Sie hören Fanatische Kämpfer, tolerante Eroberer. Der erste Kreuzzug. Aufbruch in eine neue Welt. Gelesen von Clemens Benke. Verschwörungstheorien. Das irre Spiel mit den Ängsten. Corona gibt viele Rätsel auf. Unterdessen blüht der Glaube an eine Verschwörung. Doch das ist nicht neu. Ein Blick in die Geschichte belegt, Verschwörungstheorien haben eine lange und oftmals blutige Tradition. Blickpunkt. Von Janina Lingenberg und Christiane Schlüter. Er gibt nicht auf. Immer wieder geht Attila Hildmann an die Öffentlichkeit und seit dem Frühjahr 2020 ähneln sich die Bilder alle. Der durchtrainierte vegane Koch agiert mit grimmiger Miene vor Berliner Kulisse, etwa dem Reichstag. Um ihn herum stehen Gleichgesinnte und dann führt die Polizei den Mann ab. Wieder mal. Wegen Verstößen gegen das Versammlungs- oder das Infektionsschutzgesetz. Auf der digitalen Plattform Telegram ist derweil zu lesen, was Hildmann so umtreibt. Die angebliche Corona-Weltverschwörung. Eine neue Weltordnung, NWO, wolle Deutschland vernichten. Sie sei eine kommunistische Machtergreifung, finanziert von den Weltbankern. Zu den Bösen gehören laut Hildmann die Rotarier, der Lions Club, Merkel, Bush, Obama. Willkommen im finsteren Herz der Verschwörungstheorien. Der Glaube, dass hinter den Kulissen der erfahrbaren Welt dunkle Mächte die Strippen ziehen, um die Herrschaft an sich zu reißen, lebt besonders in Krisenzeiten auf. Er kann sich aber auch an harmloserem entzünden. Am 29. Mai 1954 kommen im niederländischen Oosterbeek auf Einladung des niederländischen Prinzen Bernhard Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um über den Kommunismus oder die transatlantischen Beziehungen zu diskutieren. Das Hotel, in dem sie sich treffen, trägt den Namen »De Bilderberg«. Von nun an finden diese informellen Meetings regelmäßig in den besten Hotels statt. Details bleiben gemäß der Chatham-Hausregel, die für Anonymität der Diskurse sorgt, im Verborgenen. So stellt sich die Frage, wem dient das Ganze eigentlich? Corona-Komplott. Auch wenn Themen und Teilnehmer im Nachhinein veröffentlicht werden, für Verschwörungstheoretiker sind die Bilderberger Dunkelmänner, die im Hintergrund die Welt beherrschen oder zumindest danach streben. Ob Mauerfall oder Irakkrieg, die Bilderberger seien verantwortlich. Übrigens auch für Corona. Die Pandemie sei deren Komplott, um die Menschheit zu unterjochen. Oder stammt das Virus doch von Bill Gates für seine Gesundheitsdiktatur? Oder von den Rothschilds für ihr Finanzimperium? Oder steuern außerirdische Reptilien die Menschen? Heute in Zeiten von Corona haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Derartige Gedankengebäude geistern aber schon lange herum. Brunnenvergifter und Ritualmörder. Eine der ersten bekannten Verschwörungslegenden lautet: Schuld an der Pest, die Mitte des 14. Jahrhunderts etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung tötet, seien die Juden. Sie hätten Gift in die Brunnen geträufelt. Woher der Erreger kommt? Damals sind Keime unbekannt. Ein Sündenbock ist aber schnell gefunden. Die im Mittelalter verbreitete Theorie erklärt seinerzeit nicht nur die Pestpandemie, sondern löst auch Pogrome aus, in deren Folge tausende Menschen sterben. Bereits etwa 200 Jahre zuvor haben Christen tödliche Jagd auf Juden gemacht. Diese entführten Kinder und ermordeten sie für Rituale, lautete die Verschwörungsannahme. Ähnlich wie auch bei den Hexen. Bis heute kursieren solche und andere antisemitischen Vorwürfe, etwa in Form der Protokolle der Weisen von Zion von 1903. Die sollen den Beweis liefern, dass jüdische Weltverschwörer planten, eine Neuordnung zu erschaffen. Obwohl die Protokolle als Fälschung entlarvt wurden, finden sie nach wie vor Gläubige. Die schrecklichste Folge von antijüdischen Verschwörungstheorien aber war der Holocaust. Der Nationalsozialismus baute ja auf dem Mythos einer jüdischen Weltverschwörung auf. Der Nationalsozialismus baute ja auf dem Mythos einer jüdischen Weltverschwörung auf. Hexenverfolgung. Wenn im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit etwas unerklärlich erscheint, so muss es häufig im Bunde mit dem Teufel geschehen sein. Sind es nicht die Hexen, die mit ihm kopulieren und Menschen schaden? Soweit die mehr. Die grausame Praxis mündet in der Hexenverfolgung, durch die im damaligen Europa 50.000 bis 60.000 Frauen, Männer und Kinder ermordet werden. Apropos Kindesentführung. Eine weitere Verschwörungsgeschichte besagt, dass eine satanische Elite aus berühmten Persönlichkeiten wie Hillary Clinton Kindern Adrenochrom abzapft, ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins. Dies sei nämlich ein Jungbrunnen, behaupten die Anhänger von QAnon, einer mutmaßlich US-amerikanischen Gruppe. Eine Annahme rund um Corona lautet, dass der Lockdown dazu da sei, die gefangenen Kinder zu befreien. Französische Revolution. Vor rund 200 Jahren herrscht Angst an den Höfen Europas. In Paris, so heißt es, steuere eine Kommune aus Revolutionären oder Freimaurern, Illuminaten. Das Geschehen in Europa, um die Monarchen von den Thronen zu stürzen. Der Überwachungsstaat Metternichs zeugt von dieser Unsicherheit. Aber auch die Revolutionäre verdächtigen sich des Verrats später gegenseitig. In dieser Phase der Verschwörungstheorien haben die da oben Angst vor den Machenschaften der da unten. Freimaurer und Illuminaten. Geheimbünde wie Illuminaten oder Freimaurer eignen sich seit jeher hervorragend als Projektionsfläche für Verdächtigungen. Zahlreiche Symbole und Zahlen auf Geldscheinen oder in der Architektur, so heißt es, seien der Beweis für ihre Umtriebe. Ihr Ziel? Die Weltherrschaft. Zur Neuordnung sollen sie zum Beispiel die Französische Revolution ausgelöst haben, ebenso wie die Gründung der USA. Auch wenn der Illuminatenorden schon 1785 verboten wurde, bestehe er bis heute weiter. Kalter Krieg. Ein Muster von Verschwörungstheorien ist auch, dass sie Details herauspicken und Zufälle uminterpretieren. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sowie danach richten sich die Anklagen vor allem gegen Staatsfeinde und politische Systeme. Die Erklärung für eine Kartoffelkäferplage in der DDR um das Jahr 1950 besagt, dass US-Flugzeuge die Ami-Käfer abwarfen. Eine andere biologische Waffe sollte HIV darstellen. US-Labore hätten das Virus gezüchtet, um die Menschheit zu reduzieren, so wie jetzt beim angeblichen Corona-Komplott. Damals wie heute gibt es Menschen, die Verschwörungstheorien bewusst in die Welt setzen, um ihre politischen Ziele voranzubringen, erklärt Marius Raab, Diplompsychologe an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, im Gespräch mit G. Geschichte. Verschwörungserzählungen packen die Menschen emotional und sind damit ein gefährliches Vehikel für Hetze und Ausgrenzung. Antisemitische Inhalte, die seit Jahrhunderten verbreitet werden, tauchen immer wieder auf, leider eine Konstante unserer Geschichte. Und viele Theorien spielten mit mythisch aufgeladenen Chiffren und Symbolen, denn das suggeriere überzeitliche Gültigkeit. Das Internet und die Algorithmen tragen heute das ihre zu fantasiereichen Biotopen bei. So durchmischt sich Abstruses mit echter Aufdeckung, Kurioses mit wahren Affären. Dahinter steckt der psychologische Effekt, dass Verschwörungsannahmen vermeintlich helfen, Informationslücken zu schließen. Das dürfte eine der Fähigkeiten sein, die uns als Mensch definieren, dass wir aus kleinen Anzeichen, aus Merkwürdigkeiten und aus Widersprüchen auf größere und vielleicht verborgene Bedeutungen schließen können, sagt Raab. Der Mechanismus sei erstmal nicht unlogisch. Wenn wir mit Widersprüchen und Merkwürdigkeiten konfrontiert seien, zumal in Situationen, in denen wir uns bedroht und sogar handlungsunfähig erlebten, dann fingen wir eben an, zwischen den Zeilen zu lesen, weil wir die offensichtlichen Erklärungen als unzureichend empfinden. Auch der Amerikanist Michael Butter, Autor des Buches »Nichts ist, wie es scheint« über Verschwörungstheorien, sieht deren Anziehungskraft darin begründet, dass sie Sinn und Erklärungen anbieten. Er scheint leichter zu ertragen zu sein für eine ganze Reihe von Menschen, dass es im Geheimen eine Gruppe von Bösewichten gibt, die die Strippen zieht, sagte er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, als zu akzeptieren, dass niemand die Strippen zieht, dass die Dinge manchmal einfach so passieren. Ein böser Weltenlenker ist für solche Leute wohl besser als gar keiner. Fanatische Anhänger und Missionare von Verschwörungstheorien führen oft mehrere Begründungen für denselben Sachverhalt ins Feld. Sie entwickeln nicht selten Immunität gegen Gegenargumente und sie vorverurteilen Medien und Forscher. Der Wissenschaftsbetrieb ist, oberflächlich betrachtet, strukturell ähnlich zu dem, was in vielen Verschwörungstheorien unterstellt wird, erläutert Marius Raab. Wir haben sozusagen einen Club, in dem man sehr schwer reinkommt. Abiturstudium und Promotion sind minimale Zugangsvoraussetzungen. So könnten prominente Wissenschaftler zur Zielscheibe werden. Das ist verdammt gefährlich, meint Marius Raab. Denn die Ablehnung erwachse meist nicht aus einer Laune, sondern aus einer über Jahre gewachsenen, durchdachten und vielleicht auch radikalisierten Einstellung gegenüber Staat und Gesellschaft. Misstrauen gegenüber der Wissenschaft spielt auch bei der Verschwörungstheorie mit, dass die Mondlandungen in den Jahren 1969 bis 1972 nur vorgetäuscht seien. Sie ist immer noch beliebt, obwohl alle scheinbaren Beweise dafür widerlegt wurden. Der Weg zum Glauben ist kurz und bequem, der Weg zum Wissen lang und steinig, lautet dazu der ungerührte Kommentar des Kernphysikers Ernst Stuhlinger. Verschwörungsanhänger lassen sich im Übrigen nicht in eine Schublade drängen oder unter den Aluhut, der als Strahlenschutz, Accessoire und als Spitzname für Verschwörungstheoretiker Karriere gemacht hat. Bei den Märschen laufen Impfgegner, Esoteriker, Reichsbürger, Rechtsextreme, Antifaschisten, aber auch Menschen ohne spezielle Ausrichtung mit. Sie alle suchen Antworten. Sie alle führt Unzufriedenheit zusammen. Bei den sogenannten Hygienedemos gegen, unter anderem, die Corona-Maßnahmen ist zudem viel Wut im Spiel. Denn wenn sich Ohnmacht ausbreitet, folgt daraus Angst und Angst entlädt sich in Wut. Die aber kann sich nicht am Virus abreagieren, denn das ist ungreifbar. Das gemeinsame Feindbild eint alle. Die Teilnehmer aus den extremen Lagern eint ein gemeinsames Feindbild. Der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, erklärt Raab. Dass ihre Motive und Ideologien eigentlich inkompatibel sind, trete dann in den Hintergrund. Der Wissenschaftler verweist auf die Demonstrationen in der Weimarer Republik, als die Weltwirtschaftskrise Verbitterung säte. Linke und Rechte kamen auf der Straße zusammen, um ihre Parolen zu schleudern. Diese Agitation verunsicherte die Menschen und ihr Vertrauen in die politische Stabilität. Heilsversprechen wie das, die alte Größe wiederherzustellen, zogen den demokratischen Parteien den Boden unter den Füßen weg. Dabei half die Legende um den Dolchstoß, wonach Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg einen Schandfrieden aufgedrückt bekommen habe, weil die Politiker der jungen Republik den tapferen Soldaten in den Rücken fielen. Lebt Elvis? Ist die Welt eine Scheibe? Gibt es Bielefeld überhaupt? Es ist heute definitiv leichter, falsche Verschwörungstheorien zu entlarven, betont Raab. Und es ist auch leichter, echte Verschwörungen aufzudecken, beispielsweise die NSA-Späh-Affäre oder die Panama Papers. Sein Tipp lautet: kritisch bleiben, gegenüber Informationen, gegenüber Autoritäten, aber ganz wichtig, auch gegenüber sich selbst. Ein kritischer Geist belebt die Gesellschaft. Doch das Dogma der Verschwörungstheorien macht vor allem eins: unfrei. Prolog. Pilger mit Schwert. Der erste Kreuzzug. Es ist ein epochales Epos. 1096 brechen Fürsten, Ritter und Bauern nach Osten auf, um Jerusalem von den Heiden zu befreien. Was mit dem Schwert beginnt, endet mit der Geburt einer neuen Welt. Antiochia 1098. Ein Wunder. Kurz vor dem Ziel stehen die Kreuzfahrer einem übermächtigen Feind aus Syrien gegenüber, aber ein kleines Stück Metall gibt ihnen neuen Mut. Von Frederik Seeler. Am Morgen öffnen Soldaten das Portal der größten Kirche von Antiochia. Sie nehmen ihre Spitzhacken und schlagen den Steinboden neben dem Altar auf. Sie schaufeln Sand und Geröll aus der Grube, wühlen sich durch den Boden. Unter der Kirche soll sich eine der wichtigsten Reliquien des Christentums verstecken. Der Bauer Peter Bartholomäus betritt die Kirche und sieht das Loch. Er bittet die Soldaten, für ihn zu beten. Dann zieht er seinen Kittel aus und springt in die Grube. Die Spannung steigt ins Unermessliche, als der Bauer die Soldaten ruft. Aufgeregt zeigt er auf den Boden. Aus dem Sand ragt eine Lanzenspitze aus Eisen. Bartholomäus ist sich sicher, diese Lanze hat der Legionär einst in den Brustkorb von Jesus gestoßen, als der am Kreuz hing. Die Männer fallen auf die Knie und küssen die Lanze. Die kleine Eisenspitze ermutigt zu einem selbstmörderischen Angriff. Im Juni 1098 droht der erste Kreuzzug zu scheitern. Knapp 20.000 Kreuzfahrer verschanzen sich in Antiochia. Vor der Stadt lagert ein riesiges Heer aus Mesopotamiern, Syrern und Türken. Die Kreuzfahrer hungern und warten auf den Tod. Als Peter Bartholomäus die Eisenspitze findet, so berichten die Quellen, erinnern sich die Männer an ihre heilige Mission. In ihrem religiösen Wahn entschließen sie sich zu einem selbstmörderischen Angriff. 8 Monate zuvor hat der Kreuzzug die Stadt Antiochia nahe des heutigen Antakya in der Südtürkei erreicht. Die Kriegsherren Raimund von Toulouse und Bohemund von Tarent befehlen, die Stadt zu belagern. Jerusalem liegt nur noch 3 Wochen Fußmarsch entfernt. Aber Bohemund und Raimund haben dem byzantinischen Kaiser geschworen, vorher Antiochia zu erobern. Zur Zeit der Römer war sie eine der bedeutendsten Städte des Imperiums. Handelsschiffe aus Afrika und Europa legten im nahen Mittelmeerhafen an. Der Apostel Petrus gründete hier wohl das erste Bistum. Seit gut einem Jahrzehnt beherrschen muslimische Seldschuken die Stadt. Der byzantinische Kaiser will Antiochia wieder in sein Reich einbinden. Dafür verspricht er Truppen und Nachschub. Als die Kreuzritter die Festung von einer Hügelkuppe aus sehen, verlässt viele der Mut. Berge und eine Schlucht schützen die Stadt. Dazwischen verläuft eine Steinmauer mit 400 Wachtürmen. An manchen Stellen ist sie 20 Meter hoch. Dahinter erhebt sich eine riesige Zitadelle. In Antiochia leben immer noch viele Christen, vor allem Armenier. Die türkischen Besatzer fürchten ihren Verrat. Zur Abschreckung enthaupten sie einige von ihnen und katapultieren die Köpfe ins Lager der Kreuzfahrer. Ein Armenier schleust die Kreuzfahrer gegen Geld in die Stadt. Im Sommer 1098 bekommt Bohemund eine Nachricht von einem Armenier namens Firus, der einen Teil der Mauer bewacht. Firus ist zum Islam konvertiert, aber für Gold will er die Seldschuken verraten. Mitten in der Nacht schleichen sich 60 Ritter zur Mauer, stellen eine Leiter auf und klettern über die Brüstung. Firus führt sie in die Türme, wo sie die Wachen erstechen. Dann entriegeln sie das Tor. Bohemund wartet am Fuß der Mauer und bläst in ein Horn. Jetzt füllt sich die Nacht mit dem Kampfschrei tausender Ritter. Deus lo vult. Gott will es, brüllen sie, während sie durch das Tor stürmen. Die Ritter jagen die Verteidiger durch die Stadt und die antiochenischen Christen rächen sich. Sie schlitzen die Kehlen ihrer muslimischen Nachbarn auf. Am Morgen liegen die Gassen voll mit Leichen. In der Mittagshitze beginnen sie zu faulen. Aber den Kreuzfahrern bleibt wenig Zeit, ihren Sieg zu feiern, denn dort, wo sie vor kurzem noch zelteten, sammelt sich schon wenige Tage später eine neue Armee. Der berüchtigte Kerboga von Mossul hat 40.000 Soldaten hergeführt, um die Europäer aus der Gegend zu vertreiben. Die Belagerer sind nun die Belagerten, aber sie hatten keine Zeit, Vorräte in die ausgehungerte Stadt zu bringen. Schon nach wenigen Tagen kochen die Kreuzfahrer Brennnesselwurzeln, dann essen sie ihre Lederstiefel. Kaiser Alexios führt währenddessen eine Armee nach Antiochia. Einige Deserteure treffen das Heer auf halber Strecke. Sie erzählen dem Kaiser von der aussichtslosen Lage. Wahrscheinlich seien die Kreuzfahrer längst tot. Alexios kehrt um. Für die eingeschlossenen Kreuzfahrer braucht es nun ein Wunder. Anfang Juni bittet der Bauer Peter Bartholomäus, mit Fürst Raimund sprechen zu dürfen. Peter ist der Diener eines Pilgers aus der Provence. Er erzählt, Sankt Andreas habe ihm in einer Vision gezeigt, dass die heilige Lanze in der Basilika von Antiochia vergraben liege. Kaum jemand glaubt ihm. Der Abgesandte des Papstes nennt den Mann einen Scharlatan. Er weiß, dass in Konstantinopel bereits eine Lanze liegt, die Jesu Leib durchbohrt haben soll. Der Ausbruch beginnt als Prozession und endet als Gemetzel. Raimund aber überlegt, dann befiehlt er seinen Soldaten in der Basilika zu graben. Vielleicht glaubt er Peter, vielleicht weiß der erfahrene Kriegsherr auch, dass seine Kämpfer neue Hoffnung brauchen. Als am 28. Juni die Sonne aufgeht, öffnen die Kreuzfahrer das Tor. Ein Kleriker schreitet voran und hält die Lanzenspitze in die Höhe. Andere Priester umringen ihn, sie sprechen Gebete und singen Hymnen. Hinter ihnen marschierte eine Kolonne an Kreuzfahrern aus dem Tor, die Banner von Raimund und Bohemund wehen über den Truppen. Die Männer sind abgemagert, ihre Rüstungen verdreckt. Selbst die Ritter gehen zu Fuß, weil sie ihre Pferde schlachten mussten. Der Graf Hartmann von Dillingen, einst ein reicher Kreuzfahrer aus Bayern, reitet auf einem Esel. Das Tier ist so klein, dass Hartmanns Lederstiefel auf dem Boden schleifen. Es ist ein trauriger Haufen. Aber es sind Männer, die nirgendwohin flüchten können. Sie kämpfen um ihr Überleben und scheinen sich sicher, dass Gott ihnen beisteht. Kerburger von Mossul steht ihnen mit doppelt so vielen Männern gegenüber. Die Emire aus Damaskus und Homs führen eigene Soldaten in die Schlacht. Sie fürchten, dass Kerburger durch seinen Sieg zu mächtig werden könnte. Aber sie alle eint die Angst vor den barbarischen Rittern aus Europa. Kerburger täuscht einen Rückzug vor und lockt die Kreuzfahrer auf felsiges Terrain. Dort beschießen Bogenschützen sie mit Pfeilen. Aber die Ritter widerstehen dem Pfeilhagel und marschieren in geschlossenen Reihen auf die Truppen zu. Als sie auf die muslimische Infanterie treffen, bricht dort Panik aus. Der Emir von Damaskus desertiert mit seinen Männern. Kerburgas Soldaten zünden das trockene Gras an, um den Rittern mit Rauch die Sicht zu nehmen. Aber auch der Emir von Homs und seine Truppen verlassen nun die Formation, trampeln ihre eigenen Kameraden nieder. Die Kreuzfahrer jagen ihnen hinterher. Am nahegelegenen Fluss treiben sie die Flüchtenden in die Enge und stechen sie ab. Kerburger flieht auf seinem Pferd zurück nach Mossul. Die Kreuzfahrer siegen völlig unerwartet. Der Weg nach Jerusalem ist nun frei, aber die Einigkeit, die sie zum Sieg geführt hat, hält nur kurz. Bohemund beansprucht Antiochia für sich und gründet das gleichnamige Fürstentum. Raimund zieht mit der restlichen Armee weiter nach Jerusalem. Peter Bartholomäus begleitet ihn. Unterwegs fordern Priester ihn zu einer Feuerprobe auf. Er soll mit der Lanze über einen brennenden Scheiterhaufen laufen. Gott werde ihn beschützen, falls die Lanze echt sei. Peter Bartholomäus läuft durchs Feuer. Wenige Tage später stirbt er an seinen Brandwunden. Aber da hat sich die Geschichte von der heiligen Lanze längst verbreitet. Ein Pilger aus Nordfrankreich schreibt ein Gedicht über die Belagerung von Antiochia. Das Chanson d'Antioche glorifiziert den Sieg der Kreuzfahrer. Bald rezitiert man den Text an den Höfen in ganz Europa. Die Verse werden eine neue Generation von Herrschern motivieren, ins heilige Land zu ziehen, um zu kämpfen. Erstes Kapitel: Aufbruch. Seldschuken, Sturm aus der Steppe. Fast ganz Kleinasien wird von einem türkischen Reitervolk überrannt. Der Untergang Byzants scheint besiegelt. Wer sind diese Seldschuken und was ist das Geheimnis ihres rasanten Aufstiegs? Von Hauke Friedrichs. Die Kundschafter bringen dem byzantinischen Kaiser Romanos IV. Gute Nachrichten. Der Feind, die Seldschuken, verfüge nur über einige wenige tausend Mann, meldet ein Bote. Romanos IV. Hört diese Neuigkeit mit großer Freude. Er hat seine Truppe mit Franken, Armeniern, Normannen, Utzen und Petschenigen verstärkt. Er müsste den Angreifern also eindeutig überlegen sein. Im August 1071 will Romanos IV. Nun endlich die Seldschuken unter Sultan Alp Arslan stellen und Kleinasien verteidigen. Am Rand der Stadt Manzikert in Armenien treffen Byzantiner und Seldschuken aufeinander. Der Kaiser selbst führt seine Soldaten an. Für ihn, seine Berater und viele seiner Untertanen sind die Seldschuken schlicht Barbaren, ein wildes Reitervolk, das aus den Untiefen der Steppe hervorgebrochen ist und die Zivilisation bedroht. Diese Schlacht bei Manzikert wird darüber entscheiden, wer künftig über Kleinasien herrscht. In Armenien geht es im Sommer 1071 um die Zukunft von Byzanz. Die kaiserliche Armee tritt an, das alte byzantinische Reich zu verteidigen. In Kleinasien, die wichtige Provinz, die reiche Ernten, viele Soldaten und üppige Steuereinnahmen bringt, fallen die Seldschuken seit Jahrzehnten immer wieder ein. Sie gehören zu den türkischen Okhusen, die aus Zentralasien stammen. Ihr Name geht auf den bedeutenden Anführer Seldschuk Bey zurück, der im Jahr 1000 mit seinem Clan den islamischen Glauben annahm. 1046 trafen Byzantiner und Seldschuken zum ersten Mal auf einem Schlachtfeld aufeinander. Damals hatten die Krieger des Turkvolks Armenien angegriffen und versuchten, die Hauptstadt Ani einzunehmen. Der Kaiser Konstantin IX. Handelte mit ihnen einen Waffenstillstand aus. Die Seldschuken nahmen sich währenddessen einen neuen Gegner vor. Die Nachfahren Seldschuk Beys griffen die Abbasiden an. Sie nahmen Khorasan und auch Bagdad ein, die Hauptstadt des Kalifats. Damit trat erstmals ein Turkvolk die Vorherrschaft über die islamische Welt an. Romanos IV. Hat nur ein Ziel: den Vormarsch der Seldschuken stoppen. Turul Bey, der Enkel Seldschuks, wurde der erste Sultan des Großseldschukischen Reichs. Formal unterstand er noch dem Kalifen in Bagdad, doch die Abbasiden-Dynastie war den Seldschuken ausgeliefert. Da Turul keine Kinder hatte, begann ein Streit um seine Nachfolge. Turul wollte seinen Neffen Süleyman als neuen Sultan auf dem Thron wissen. Nach seinem Tod riss jedoch Süleymans älterer Bruder Alp Arslan die Macht an sich. Sein Name bedeutete »mutiger Löwe«, und schon bald lernten die Byzantiner ihn zu fürchten, denn sein Reich weitete er mehr und mehr nach Westen aus. Der Waffenstillstand zwischen dem Kaiserhof in Konstantinopel und den Seldschuken endete 1064. Nun nahmen die Raubzüge der türkischen Reiter gegen die christlichen Staaten in der Region zu, auch gegen Byzanz. Aufgrund der zunehmenden Bedrohung kam Romanos, ein erfolgreicher General, der zuvor am Hof in Ungnade gefallen und verbannt worden war, an die Macht im byzantinischen Reich. Nach dem Tod des Kaisers kehrte er nach Konstantinopel zurück und heiratete 1068 dessen Witwe Eudokia. Damit wurde Romanos Mitkaiser. Seine Hauptaufgabe als Oberbefehlshaber war, die Seldschuken zu stoppen. Für Alp Arslan war aber nicht Ostrom der bedrohlichste Kontrahent, sondern die schiitischen Fatimiden in Kairo. Deren Kalifat wollte der neue Sultan schwächen oder zerschlagen. Jahrelang zog sich die Fehde zwischen Seldschuken und Fatimiden hin. 1071 eroberte Alp Arslan die Stadt Aleppo von den Fatimiden. Er konnte seinen Gegnern aus Nordafrika außerdem große Teile ihres Machtbereichs in der Levante abnehmen. Nach diesem Triumph erfuhr der Sultan der Seldschuken, dass der Kaiser der Byzantiner mit einer Armee auf das Grenzgebiet zumarschierte. Alp Arslan zog ihm mit seinen Truppen entgegen. Bei Manzikert, das heute Malaskirt heißt und zur Türkei gehört, beweist sich Alp Arslan erneut als fähiger Feldherr. Er lockt die byzantinischen Truppen von ihrem befestigten Lager weg. In einer offenen Feldschlacht manövriert er die Armee des Kaisers aus. Seine Reiterverbände lässt er die beiden Flügel des Gegners einkreisen und dann niedermachen. Die byzantinische Nachhut aus mehreren tausend Mann kommt Romanos IV. Nicht zur Hilfe, sondern zieht ohne zu kämpfen ab. Das bittere Ende eines Kaisers und ein Hilfruf mit Folgen. Byzants Herrscher kämpft selber gegen Seldschuken. Er wird verwundet und schließlich gefangen genommen. In Fesseln wird er vor Alp Arslan geführt. Für den Sultan ist das ein Moment des Triumphes. Er kann es sich leisten, Gnade zu zeigen, seinen Gegner zu schonen. Romanus muss Lösegeld zahlen und kommt daraufhin frei. An die Macht kehrt er allerdings nicht zurück. Seine innenpolitischen Gegner nehmen ihn gefangen und foltern ihn. Romanos stirbt später an seinen Verletzungen. Erst danach erweist sich die Schlacht von Manzikert für Byzanz als Katastrophe. Denn Alp Arslan nutzt die inneren Konflikte in Ostrom aus und erklärt die Verträge, die er mit Romanos geschlossen hat, für nichtig. Byzanz verliert daraufhin in den nächsten Jahren fast ganz Anatolien. Alp Arslan erlebt das nicht mehr. Der Sultan wird im Dezember 1072 von einem Gefangenen getötet. Seine Truppen nehmen im Juli 1073 Jerusalem ein. Die heilige Stadt bleibt aber zwischen Fatimiden und Seldschuken umkämpft. In Anatolien entsteht das Reich der Rum-Seldschuken aus mehreren Fürstentümern, die von türkischen Anführern gegründet worden waren. Byzanz ist militärisch zu schwach, um die Türken zu vertreiben. Formal untersteht das Sultanat von Rum dem Groß-Seldschukischen Reich. Doch die Herrscher von Rum agieren zunehmend eigenständig. Sie stellen für das Oströmische Reich eine Gefahr dar. Der byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos bittet die christlichen Staaten um Hilfe. Beim Papst finden die Byzantiner Gehör. Urban II. Ruft am 27. November 1095 auf dem Konzil im französischen Clermont zum Kreuzzug und zur Befreiung Jerusalems auf. Die Kreuzfahrer ziehen im folgenden Jahr los und erhalten militärische und logistische Hilfe von Byzanz. Die Kämpfer aus dem Abendland profitieren davon, dass die Muslime in der Region zerstritten sind. Denn die Kämpfe zwischen Fatimiden und Seldschuken gehen weiter, trotz des Kreuzzuges. Die Seldschuken können sich letztendlich nicht gegen die Angreifer aus dem Abendland durchsetzen. Nach mehreren erfolgreichen Schlachten dringen die Kreuzfahrer bis Jerusalem vor. Clermont 1095. Gott will es. Papst Urban II. Predigt den Krieg gegen die Heiden und löst eine Lawine aus. Tausende wollen ins Heilige Land ziehen. Aber geht es dem Papst nur um die Rückeroberung der heiligen Stätten? Von André Weikart. An einem Novembertag des Jahres 1095 geschieht eine Inszenierung, die selbst für das zur Theatralik neigende Mittelalter ganz außergewöhnlich und in ihrer Wirkung unübertroffen ist. Schauplatz ist ein offenes Feld vor den Toren der zentralfranzösischen Stadt Clermont. Kein Saal, keine Kathedrale wäre groß genug gewesen, die Massen zu fassen, die sich versammelt haben, um dieser Predigt zu lauschen. Unter Tausenden von Zuhörern befinden sich mindestens 330 Kardinäle, Bischöfe und Äbte sowie zahlreiche Adelige. Papst Urban II. Erklimmt das hölzerne Podest, das eigens für seine Ansprache errichtet worden war. Er erläutert zunächst die Beschlüsse des Konzils, das hier in den vergangenen 10 Tagen getagt hat. Die Verordnungen zur Laieninvestitur, Zölibat und Fastenzeit sind aber nur der Auftakt seiner Rede. Bald geht das Kirchenoberhaupt dazu über, die Lage der Christenheit im Osten und der Pilger auf ihrem Weg ins Heilige Land zu beschreiben. Urban entsetzt seine Zuhörer mit Schilderungen von Wegelagerei, Plünderungen, Kirchenschändung und Mord durch die Türken, die er Perser nennt. Sie machten sich ein Vergnügen daraus, Christen zu töten, indem sie ihnen die Bäuche aufschlitzen, das Ende der Gedärme herausreißen und es dann an einem Pfahl befestigen. Darauf schlugen sie auf ihre Opfer ein und zwangen sie, um diesen herumzulaufen, bis die ganzen Gedärme aufgewickelt waren und sie tot zu Boden fielen. Die Schreckensbilder bereiteten den Boden für den eigentlichen Zweck der Rede. Der Papst ruft dazu auf, das Unrecht zu vergelten. Dafür stellt er allen Kämpfern, die ins Heilige Land ziehen, die Vergebung ihrer Sünden in Aussicht. Gott wird nie vergessen, dass er euch in den heiligen Schlachtreihen gesehen hat, tönt Urban. Der Aufruf zum heiligen Krieg gegen Heiden und selbst der Erlass von Höllenstrafen ist den Zeitgenossen nicht neu. Bereits Papst Alexander II. Hat 1063 himmlischen Lohn all jenen zugesagt, die sich daran beteiligen, die Mauren von der Iberischen Halbinsel zu vertreiben. Und von seinem Nachfolger Gregor VII. Ist das Versprechen überliefert, dass jeder Franke in Spanien das Land bekommt, das er erobert. Solche Aufrufe haben bislang aber kaum Wirkung gezeigt. Nicht so die Hasspredigt Urbans II. Die Quellen, die sich sonst in vielen Details unterscheiden, stimmen darin überein, dass sich eine regelrechte Massenhysterie unter den Zuhörern ausbreitete. Im aufgebrachten Publikum seien Rufe »Deus lo vult«, »Gott will es« laut geworden. Adelige hätten sich in Ekstase Stoffkreuze an die Gewänder geheftet, sich vor dem Papst zu Boden geworfen und noch vor Ort gelobt, alsbald ins Heilige Land zu ziehen. Gelenkte Hysterie und Hilfe für den byzantinischen Kaiser. Der amerikanische Religionssoziologe Rodney Stark bemerkt dazu trocken: Wir müssen davon ausgehen, dass sie sich darauf vorbereitet hatten, denn für gewöhnlich trugen Ritter kein Nähzeug bei sich. Will sagen, das Schauspiel von Clermont dürfte nur teilweise der spontane Ausbruch gewesen sein, als den die christlichen Geschichtsschreiber ihn schildern. Häufig führen Historiker zum Beleg an, dass noch während der Rede Boten Raimunds von Toulouse eintreffen und seine Teilnahme am Kreuzzug zusagen. Dabei liegt Toulouse mehrere Tagesritte entfernt, so dass die Nachricht von den Ereignissen in Clermont den Grafen unmöglich in so kurzer Zeit erreicht haben konnte. Tatsächlich war Papst Urban bereits Monate vor seiner denkwürdigen Rede von Hof zu Hof gereist, um sich der Unterstützung des Adels zu versichern, und setzte diese Reise auch nach der Predigt vom 27. November fort. 3000 Kilometer legte er zwischen dem August 1095 und dem September des folgenden Jahres mitsamt seinem Gefolge zurück, um für den Feldzug ins Heilige Land zu werben. Kein anderes Ziel schien sein Pontifikat zu kennen als die Eroberung Jerusalems. Historiker spekulieren bis heute, welchen Zweck Urban II. Mit dieser Mission verfolgte. Möglich, dass er den über Jahre immer wieder vorgebrachten Bitten des byzantinischen Kaisers Alexios I. um Waffenhilfe gegen die Türken entsprach, um die oströmische Kirche wieder mit der des Westens zu versöhnen. Vielleicht verfolgte er aber ein weiteres Ziel. Zum Zeitpunkt des Konzils hatte Urban sowohl den römisch-deutschen Kaiser als auch den französischen König exkommuniziert. Nun rang er mit dem Gegenpapst Clemens III. Um die Führung in der katholischen Kirche. Der Kreuzzug konnte seine Legitimität unter Beweis stellen. Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass Urban wirklich von der Idee beseelt war, die Grabstätte Christi unter christliche Kontrolle zu bringen. 2 Wochen vor seinem Tod fällt Jerusalem tatsächlich in die Hände der Kreuzritter. Papst Urban II. Erfährt davon allerdings nichts mehr. Die Kunde von der Eroberung ist noch nicht bis zu ihm vorgedrungen. Judenpogrome. Blut und Tränen am Rhein. Im Vorfeld des Kreuzzugs eskaliert die hysterische religiöse Stimmung und mündet in einem Rachefeldzug gegen die angeblichen Gottesmörder. Von Karin Feuerstein Prasser. So hatte sich Urban II. Das Ganze nicht vorgestellt. Bei seinem Kreuzzugaufruf war er von einer geordneten, wenn auch bewaffneten Pilgerfahrt unter kirchlicher Regie ausgegangen. Doch das Unternehmen hatte noch gar nicht begonnen, da lief es schon aus dem Ruder. Im Frühjahr 1096 tauchten plötzlich landauf landab selbsternannte Prediger auf, die einen Volkskreuzzug propagierten und auf eigene Faust ins Heilige Land ziehen wollten. Natürlich waren auch gleich obskure militärische Führer zur Stelle gerne bereit, das abenteuerliche Unterfangen zu organisieren. Zu ihnen gehörte Graf Emicho, der nicht gerade im Ruf stand, ein treuer Sohn der Kirche zu sein. Er galt als skrupelloser Draufgänger. Doch jetzt verkündete er den staunenden Anhängern, Christus selbst sei ihm erschienen und habe ihm aufgetragen, die Juden zu bestrafen, die von vielen Christen als Gottesmörder für die Kreuzigung Jesu verantwortlich gemacht wurden. Anschließend werde er ein neues Königreich errichten. Die gescheiterten Existenzen, aus denen sich Emichos Trupp zusammensetzte, waren hellauf begeistert. Zumal die meisten ohnehin einen latenten Antijudaismus verinnerlicht hatten. Hinzu kam, der Weg ins Heilige Land war weit und beschwerlich. Womöglich würde man es gar nicht bis Jerusalem schaffen. Aber wozu gab es auch im römisch-deutschen Reich jüdische Gemeinden? Vor allem entlang des Rheins hatten sich schon im frühen Mittelalter viele Juden niedergelassen. Als Händler, Handwerker, Ärzte oder Geldverleiher trugen sie maßgeblich zum Wohlstand der Städte bei. Vor allem in Speyer, Worms und Mainz blühte das jüdische Leben. Diese sogenannten Schum-Gemeinden galten als das Jerusalem am Rhein. Schum ist ein Akronym, gebildet aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen Shin, Wav und Mem, wobei das W durch U ersetzt wurde. Die Bedeutung dieser Gemeinden beruhte vor allem auf dem Wirken berühmter und einflussreicher Gelehrter. Bislang hatten die Juden weitgehend unbehelligt inmitten der christlichen Mehrheit gelebt. Als Schutzbefohlene des Kaisers oder des örtlichen Bischofs besaßen sie einen Sonderstatus, für den sie jedoch eine hohe Abgabe entrichten mussten. Jetzt aber drohte den Schumgemeinden höchste Gefahr. Graf Emicho marschierte mit seinem bewaffneten Mob auf Speyer zu, um die Gottesmörder zu bestrafen und ganz nebenbei auch reiche Beute zu machen. Gleichwohl kann man davon ausgehen, dass die Männer, die ihm folgten, tatsächlich glaubten, einen heiligen Krieg zum Wohle des Herrn zu führen. Gott will es. Am 3. Mai 1096 drangen sie in das jüdische Viertel von Speyer vor. Doch die Bewohner waren gewarnt. Bischof Johann war es rechtzeitig gelungen, die allermeisten von ihnen in seinem Bischofspalast in Sicherheit zu bringen. 11 Juden kamen bei dem Überfall ums Leben. Sie hatten es nicht mehr rechtzeitig hinter die schützenden Mauern geschafft. Die Nachricht von der drohenden Gefahr verbreitete sich in Windeseile. In Worms versuchten trotzdem nur wenige Juden, den sicheren Bischofssitz aufzusuchen, zumal Adalbert II., der beim Kaiser in Ungnade gefallen war, sich gar nicht in der Stadt aufhielt. So blieben die meisten in banger Erwartung in ihren Häusern. Als die Gemeinde solches hörte, überfiel sie Angst, Zittern und Wehe, berichtet der jüdische Chronist Elisa bar Nathan, der im 12. Jahrhundert lebte. Doch warum flohen sie nicht aus der Stadt oder versuchten zumindest, sich mit Waffengewalt zu verteidigen? Stattdessen griffen sie zur gewohnten Handlungsweise ihrer Väter, nämlich zu Gebet, Wohltätigkeit und Buße. Der Herr aber verschloss sich ihrem Beten, verbarg sich im Gewölk, dass kein Gebet durchdringe. Denn es war ein Verhängnis beschlossen, noch vor jener schon früher angedrohten Strafe. Soweit Elisa bar Nathan. Tatsächlich war das Schuldbewusstsein fest in der rabbinischen Theologie verankert. Für die mittelalterlichen Juden galten Verfolgung und Unterdrückung als unmittelbare Strafe für ihre eigenen Sünden. Auch sie glaubten, Gott will es, weil für sie nichts auf dieser Welt ohne Gottes Willen geschah. So hatte Emichos Mörderbande leichtes Spiel, als sie am 18. Mai 1096 unter dem Zeichen des Kreuzes in die Wormser Judengasse einfielen. Als vorgebliche Missionare stellten sie die Juden vor die brutale Wahl, Taufe oder Tod. Und als sich die Menschen weigerten, den Glauben ihrer Väter zu verraten, richteten die Marodeure ein fürchterliches Blutbad an. Sie erschlugen alle, Männer, Frauen, Kinder und Greise, die die Taufe verweigerten, und schleiften die nackten Leichen zur Abschreckung auf die Straße. Viele sahen in ihrer Panik keinen anderen Ausweg als Selbstmord und töteten zuerst ihre Kinder, bevor sie auch sich das Leben nahmen. Von den schätzungsweise 400 Juden, die damals in Worms wohnten, überlebten nur weniger das Massaker. Es war nicht das erste Judenpogrom auf europäischem Boden. 30 Jahre zuvor waren im spanischen Granada auf islamischem Herrschaftsgebiet schätzungsweise 4000 Juden von aufgebrachten Muslimen ermordet worden. Das diente nun vermutlich als Präzedenzfall. Von Worms aus zogen die selbsternannten Kreuzfahrer weiter nach Mainz, das sie am 25. Mai 1096 erreichten. Da kam Graf Emicho, Feind aller Juden, berichtet der Dichter Salomon bar Simeon in seiner Chronik des Martyriums ein halbes Jahrhundert später. Er kam mit einem großen Heer und lagerte mit den Götzendienern und dem Pöbel außerhalb der Stadt, denn die Tore waren ihnen verschlossen. Bischof Rutgard brachte die ganze jüdische Gemeinde in sein innerstes Gemach. Am 27. Mai, es war Mittagszeit, da kam Emicho mit seinem ganzen Heer vor das Tor und die Bürger der Stadt öffneten ihm. Die Leute des Bischofs, welche sie, die Juden, doch ihres Beistands versichert hatten, flohen zuerst und überlieferten sie der Hand ihrer Feinde. Auch der Bischof selbst floh aus seinem Götzentempel, weil sie auch ihn töten wollten, da er zugunsten Israels gesprochen hatte. Damit waren die Juden dem rasenden Pöbel schutzlos ausgeliefert. In Mainz richteten Emichos Männer das schlimmste Massaker an. Rund 700 Juden starben, teils auch hier in Panik, durch eigene Hand. Die Gemeinde wurde vollständig ausgelöscht. Doch womit Emicho nicht gerechnet hatte, schon bald regte sich in den Schumgemeinden neues Leben. Vor allem Worms konnte seinen Ruf als Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit bis ins späte Mittelalter hinein bewahren. Der Volkskreuzzug. Auf ins Land, wo Milch und Honig fließen. Peter der Einsiedler ist ein Seelenmagnet. Voller Hoffnung und Glauben folgen Tausende dem Mönch auf seiner Pilgerfahrt. Es wird eine Reise ohne Wiederkehr. Von Isabella Huber. Klein, ungepflegt, barfuß. Auf den ersten Blick ist Peter der Einsiedler eine traurige Erscheinung. Doch der Mönch ist ein feuriger Redner mit enormem Charisma, ein Menschenfänger, der niemanden kalt lässt. Das Licht der Welt erblickte er 1050 im nordfranzösischen Amiens. Ob er schon als Jugendlicher ins Kloster ging oder gar verheiratet war und erst nach dem Tod seiner Frau als Eremit lebte, lässt sich 1000 Jahre später nicht mehr klären. Kämpfte er im Flandrischen Krieg, zog er als Wallfahrer nach Jerusalem? Müßig darüber zu spekulieren. Zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung trat Peter der Einsiedler, als Papst Urban II. Ritter für den ersten Kreuzzug zusammentrommelte. Der Papst hatte eine geordnete Kampftruppe im Sinn. Ritter, ausgewählte Geistliche, ein vernünftig ausgebildetes Söldnerheer, die das Problem in Palästina schnell, effizient und mit einer gewissen Eleganz lösen würden. Auch wenn das selten funktioniert in Kriegen, davon träumen kann man ja mal. Im August 1096 würde es losgehen. Doch Peter war schneller. Er hörte den Ruf des Papstes und machte sich dessen Mission zu eigen. Auch er würde ins Heilige Land pilgern und dort für Gott und die Kirche kämpfen. Auf einem Esel reitend zog er ostwärts, um Geld und Menschen zu sammeln. Er war nicht der einzige Wanderprediger damals, aber er war der mit Abstand erfolgreichste. Vertreibt die Muselmanen aus der Stadt Jesu Christi. Der Papst sucht Gotteskrieger und ihr könnt dabei sein. Mit ein paar hundert Gefolgsleuten wird er gerechnet haben, aber es waren sehr schnell sehr viel mehr. Ritter und Geistliche gab es nur wenige und sie zählten nicht zur allerersten Garde. Vor allem waren es Handwerker, Tagelöhner, Bauern und deren Frauen, die sich um Peter scharten. Menschen, die ihr Dorf oder ihre Stadt niemals für lange verlassen hatten, brachen nun zum Abenteuer ihres Lebens auf. Vielleicht waren viele von ihnen fest davon überzeugt, dass es gottgefällig sei, ins Heilige Land zu ziehen. Und sie hatten nur wenig zu verlieren. Die Ernten waren schon seit ein paar Jahren schlecht in Europa. Seuchen und Hunger plagten die Menschen. Zudem herrschten oft Willkür und Ungerechtigkeit. In diese elende Welt trat der Mönch wie eine Lichtgestalt. Er muss seinen Anhängern wie ein Prophet vorgekommen sein, wenn er vom gelobten Land der Bibel predigte, in dem Milch und Honig fließen. Von Köln über Konstantinopel in die Katastrophe. Die Menschen, die sich mit Peter auf den Weg machten, verstanden sich als Gotteskrieger, aber vor allem waren sie auf der Suche nach einer besseren Zukunft und einer neuen Heimat. Es waren Migranten, die im gelobten Land ihre neue Heimat suchten. Als der Zug an Ostern 1096 in Köln Station machte, war Peters chaotisches Heer auf schätzungsweise 20.000 Menschen angewachsen. So viele Bürger wohnten damals nicht in der ganzen Stadt. Die Kölner werden drei Kreuze geschlagen haben, als die merkwürdige Truppe nach einer Woche weiterzog. Der Mönch auf dem Esel vorne weg, die anderen zu Fuß hinterher. Rein aufwärts über Mainz in grobe Richtung Byzanz. Sie hinterließen eine Schneise der Verwüstung, nicht aus böser Absicht, aber was sollten sie tun? Diese tausende Menschen, die keinen Sold bekamen, Hunger hatten, essen mussten. Die Fürsten und die Bevölkerung der Länder, durch die die Pilger zogen, wurden zunehmend ungehalten. Man unterstützt ja gerne mal einen Pilger mit einem Teller warmer Suppe, auch zwei oder drei, aber ein ganzes Pilgerheer? Nicht jedes Brot, nicht jeder Käse, nicht jedes Huhn, das auf den Tellern der Truppe landete, war legal erworben. Es gab Plünderungen, kleine und größere Scharmützel. Peter der Einsiedler hatte seine Männer und Frauen schlicht nicht mehr im Griff. Auch der Kaiser von Byzanz, Alexios Komnenos, bei dem die Truppe im August schließlich landete, war ratlos. Was sollte er mit diesen Chaoten anfangen? Christenbrüder zwar, aber vor allem waren es Rabauken, die die Vororte von den Stadtmauern unsicher machten. Das war nicht die versprochene Armee der Kreuzritter, die Urban II. Angekündigt hatte. Alexios versorgte das Lumpenheer mit Proviant und stellte Schiffe für die Fahrt über den Bosporus zur Verfügung, damit sie möglichst schnell türkisches Gebiet erreichten. Peter der Einsiedler verharrte jedoch in Konstantinopel, um den Nachschub zu organisieren. Am 21. Oktober marschierten die Kriegspilger bei Sivitot in einen Hinterhalt der Seldschuken. Schlecht ausgerüstet und ohne militärische Ausbildung waren die Bauern und Handwerker gegen die professionellen Krieger chancenlos. Sivitot war keine Schlacht, sondern ein Massaker. Als der reguläre Kreuzzug im folgenden Jahr Sivitot erreichte, fanden die Ritter ein schauriges Feld voller abgeschlagener Köpfe und bleicher Knochen. Peter, der Einsiedler aber, der Mann, der die Menschen in den Tod geführt hatte, überlebte den Kreuzzug um mehr als 15 Jahre. Zweites Kapitel: Angriff. Profiteure und Pilger, die Anführer der Heere. Warum brechen Fürsten und Ritter zum Kreuzzug auf? Wollen sie ihre Seelen retten oder sind sie von Machtgier getrieben? Von Martin Pfaffenzeller. Die Transportschiffe erreichen im Mai 1097 den Hafen Kybotos am Ostufer des Bosporus. Männer mit langen Haaren und Bärten gehen an Land. Viele tragen Bögen oder Streitäxte, manche haben Rüstungen, Lanzen und Pferde dabei. Die meisten stammen aus der Normandie. Die Kämpfer sind die Nachzügler einer gewaltigen Armee. Neben dem Hafen erstreckt sich bereits eine Zeltstadt mit einem Marktplatz und einem Kloster. Insgesamt versammeln sich hier rund 7.000 Ritter und 22.000 Fußsoldaten, die größte Streitmacht seit dem Untergang des Römischen Reiches. Die meisten Kämpfer kommen aus Frankreich, Süditalien sowie Sizilien, aber auch Bayern, Friesen, Alemannen, Schotten, Engländer, Iberer und Armenier sammeln sich in Kybotos. Ein Priester, der den Feldzug begleitet, schreibt in einer Chronik: Wer hat jemals eine solche Mischung von Sprachen in einer Armee gehört? Ein Heerlager des Abendlandes an den Ufern des Bosporus. Was die Krieger eint, ist ihre Mission. Sie wollen Jerusalem erobern. Alle haben ein Kreuz auf ihren Wams genäht und ein Gelübde abgelegt, dass sie in die heilige Stadt pilgern werden oder beim Versuch sterben. Nun, da auch das fehlende Kontingent aus der Normandie eingetroffen ist, machen sie sich marschbereit. Wer sind diese Männer, die tausende Kilometer zurücklegen, um eine strategisch unbedeutende Stadt im Orient zu erobern? Schon im Sommer 1095, einige Monate bevor Urban II. Den Kreuzzug offiziell ausruft, klappert der Papst Fürstenhöfe in Südfrankreich ab. Besonders intensiv verhandelt Urban mit Graf Raimund von Toulouse. Raimund ist Lehnsherr vieler Ritter und gut mit anderen Fürsten befreundet. Der Graf hat kaum weltliche Motive für den Kreuzzug. Im Süden Frankreichs besitzt er Geld, Land und Macht im Überfluss. Beute interessiert ihn nur wenig. Später wird er die Königskrone von Jerusalem ablehnen. Doch Raimund ist ein strenggläubiger Christ. Er bezahlt eine Gruppe Priester dafür, dass sie jeden Tag für ihn beten. Messdiener zünden seit Jahren alle paar Stunden eine neue Kerze an, damit immer ein Lichtlein für ihn brennt. Offenbar sorgt sich Raimund sehr um sein Seelenheil. Das Versprechen des Papstes, dass den Kreuzfahrern die Sünden vergeben werden, scheint ihn tief zu beeindrucken. Immense Investitionen in die Suche nach Vergebung. Zudem hat der Graf eine persönliche Verbindung ins Heilige Land. Sein Bruder ist einige Jahre zuvor nach Jerusalem gepilgert und nicht zurückgekehrt. Gut möglich, dass Raimund dem Bruder nachahmen oder rächen will. Dem Papst gelingt es, Raimund von seinem Plan zu überzeugen. Auf dem Konzil von Clermont im November 1095 bekennt er sich als erster Fürst zum Marsch nach Jerusalem. Dank Raimunds Armee und Schatzkammer wird der Kreuzzug vom Hirngespinst zum aussichtsreichen Unternehmen. Nach dieser Initialzündung folgen weitere Heerführer. Graf Hugo von Vermandois, Bruder des französischen Königs, interpretiert eine Mondfinsternis als göttliches Zeichen und nimmt das Kreuz. Neben seinem Seelenheil geht es ihm vielleicht auch darum, die Familienehre wiederherzustellen. Der Bruder Philipp I. ist vom Papst Urban II. Exkommuniziert worden. Andere Fürsten verschulden sich sogar, um dabei zu sein. Herzog Gottfried von Bouillon verkauft seinen Anspruch auf die Grafschaft Verdun und drei Burgen. Vor seiner Abreise lässt er Münzen prägen mit der Inschrift Godefridus Hierosolimitanus, Gottfried der Jerusalemfahrer. Herzog Robert von der Normandie, Anführer der Ritterschaft aus Nordfrankreich, leiht sich 10.000 Silbermark bei seinem Bruder, dem König von England. Auch viele niedere Adelige bürden ihren Familien Belastungen auf, um die Reise zu finanzieren. Laut einer Urkunde verkauft ein französischer Ritter sein gesamtes Land für 2.000 Goldmünzen und 4 Maultiere. Heute glauben Historiker, dass die Mehrheit der Kreuzfahrer vor allem aus Idealismus losmarschiert ist. Für Christenheit, Erlösung und Ruhm. Eine Minderheit aber verfolgt materielle Interessen, Beute oder gar einen eigenen Kleinstaat. Herzog Bohemund von Tarent aus dem Geschlecht der Hauteville, Anführer der süditalienischen Normannen, hat sein Erbe an seinen Halbbruder verloren und ist auf der Suche nach einer neuen Grafschaft. Der Heilige Geist und die Gier eines Normannen. Laut einer Legende hört Bohemund erstmals vom Kreuzzug, als er gerade die Stadt Amalfi belagert und Männer mit dem Schlachtruf Deus lo vult vorbeiziehen. Bohemund ist angeblich so vom Heiligen Geist ergriffen, dass er seinen wertvollsten Mantel zu einem Kreuz zerschneidet und sich spontan dem Zug anschließt. Tatsächlich aber hat der Herzog seine Teilnahme lange vorher geplant. Urkunden belegen, dass er Monate zuvor ein Landgut verkauft hat, um die Überfahrt über die Adria zu bezahlen. Wie wenig ihn der Heilige Geist interessiert, zeigt sich schon auf dem Marsch durch das Byzantinische Reich, wo seine Männer christliche Dörfer plündern. In Konstantinopel lässt er sich vom byzantinischen Kaiser zusichern, dass er erobertes Land jenseits der alten Grenzen Ostroms behalten darf. Auch Balduin, der Bruder Gottfrieds von Bouillon, strebt ein neues Fürstentum im Orient an. Durch den Tod seiner Frau hat er seine Erbansprüche in Frankreich verloren. Zunächst aber müssen die Adelskrieger ins Heilige Land kommen. Anders als die Anhänger Peters des Einsiedlers, die schon im Frühjahr 1096 zu ihrem desaströsen Volkskreuzzug aufgebrochen sind, halten sich die Fürsten an den Terminplan des Papstes. Erst nach Mariä Himmelfahrt am 15. August 1096, so der Pontifex, solle das Heer sich auf den Weg machen. Bis Konstantinopel marschieren die Armeen getrennt, weil die Kämpfer so leichter zu versorgen sind. Gottfried nimmt die Landroute, marschiert durch Deutschland, folgt der Donau und biegt dann nach Südosten Richtung Konstantinopel ab. Raimund zieht die östliche Adriaküste entlang. Einer seiner Begleiter berichtet, dass die Krieger im Balkangebirge 3 Wochen lang weder Vögel noch Tiere gesehen haben. Vermutlich wählt Raimund seine Route im Auftrag der Byzantiner. Sein Heer schüchtert heidnische Slawen ein, die in den Jahren zuvor die byzantinische Westgrenze bedrängt haben. Seeroute oder Landweg? Viele Wege führen nach Byzanz. Die anderen Heere marschieren nach Süditalien und setzen von dort über die Adria. Hugo von Vermandois verliert viele Kämpfer in einem Sturm, er selbst aber überlebt. Robert von der Normandie und Bohemund von Tarent haben mehr Glück und bringen ihre Truppen unversehrt über das Meer. Von der Küste aus marschieren sie eine alte Römerstraße entlang zum Bosporus. Der byzantinische Kaiser versorgt die Truppen mit Brot, Öl und Wein. Doch die Byzantiner misstrauen den Franken. Vereint könnten die Kreuzfahrer vermutlich Konstantinopel erobern. Der Kaiser setzt daher auf ein Ablenkungsmanöver. Er lädt die Anführer in die Hauptstadt und beschenkt sie mit Gold, Seide und edlen Pferden, während seine Marine die Heere über den Bosporus schifft. So bleibt den Heerführern nichts anderes übrig, als dem Kaiser die Treue zu schwören. In den folgenden Monaten wächst die Zeltstadt in Kybotos rasant, bis im Mai Robert von der Normandie mit seinen Rittern eintrifft. Wenig später marschiert das Heer der Kreuzritter in das Gebiet der türkischen Seldschuken. In den nächsten 2 Jahren werden die Kreuzfahrer Schlachten schlagen, hungern und an Seuchen leiden. Mehr als 2/3 von ihnen werden Jerusalem nie erreichen. Anna Komnena, das Epos zum Kreuzzug. In ihrer Alexiade erzählt eine byzantinische Prinzessin vom Eintreffen der ersten Kreuzfahrer in Konstantinopel. Ihr Ziel? Die Glorifizierung ihres Vaters Alexios I. Von Sophia Schülke. Sie besitzt Sinn für Dramatik, keine Frage. Vor den Kreuzfahrern schickte Anna Komnena Heuschrecken nach Konstantinopel. In ihrem 15-bändigen Geschichtswerk Alexiade liest sich das so. Dem Herannahen dieser riesigen Völkerscharen ging eine Heuschreckenplage voran, die den Weizen verschonte, aber dafür die Weinberge zerstörte. Anna Komnena weiß genau, wie man einen Stoff präsentiert. Zum Zeitpunkt des Geschehens 1096 ist sie 13 Jahre alt. Erst gut 40 Jahre später wird sie die Ereignisse des ersten Kreuzzuges zum Lob ihres Vaters, des byzantinischen Kaisers Alexios I., niederschreiben. Ihr Werk hält als wichtiges Zeugnis die Jahre 1069 bis 1118 fest und nimmt dabei Partei für das Byzantinische Reich. Die Ankunft der Kreuzfahrer in der Hauptstadt schildert Anna als Bedrohung. Welch ein Affront etwa, als sich beim Empfang der Kreuzfahrer durch ihren Vater einer der Anführer frech auf den kaiserlichen Thron setzt. Die Empörung der Tochter ist noch 40 Jahre später greifbar. Die begabte Anna macht sich Hoffnungen auf den Kaiserthron. Die Autorin ist das älteste der 7 Kinder des Kaisers und seiner Frau Irene Dukaina. Sie erblickt das Licht der Welt in der Porphyra, einem Anbau des Palastes, der mit seltenem purpurfarbenen Porphyr-Vulkangestein verkleidet ist. Wer hier geboren wird, hat Anspruch auf den Thron. Unterrichtet in den Fächern des Quadriviums, der Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik, hat Anna die Schriften von Aristoteles und Plato studiert und besitzt Kenntnisse in Medizin. Früh wird sie mit Konstantin Dukas Porphyrogenetos, Sohn des früheren Herrschers Michael VII., verlobt. Doch ihre Hoffnung auf den Thron wird gedämpft. 1092 ernennt der Vater ihren Bruder Kaloioannes zum Erben. 1097 stirbt ihr Gatte. Darauf wird sie mit dem General und Historiker Nikephoros Bryennios verheiratet. Die Hoffnung auf die Krone wollte sie der Überlieferung nach nicht aufgeben. Gemeinsam mit ihrer Mutter soll sie versucht haben, den Vater auf dem Sterbelager zu überreden, ihren Ehemann zum Thronerben auszurufen. Als 1118 ihr Bruder als Johannes II. Doch Kaiser wird, soll Anna ein Komplott geschmiedet haben. Im Nonnenkloster Theotokos Kechariotheme bei Konstantinopel führt Anna zwischen 1138 und 1148 das Werk ihres inzwischen verstorbenen zweiten Gatten fort. Er sollte für die Kaisermutter die Regierungszeit von Alexios I. niederschreiben. Annas Vater hatte 1082, ein Jahr nach seiner Krönung, die Normannen bei Larissa geschlagen. Als die Seldschuken Konstantinopel bedrohten, löste er 1095 mit seinem Hilferuf an Papst Urban II. Die Kreuzzugsbewegung aus. Mithilfe der Kreuzfahrer gelang es, einen Teil des von den Seldschuken eroberten Kleinasiens zurückzugewinnen. Der byzantinischen Prinzessin erscheinen die Kreuzfahrer, besonders die Normannen, als barbarische Franken. Hinter deren Treiben vermutet sie den Versuch, sich das byzantinische Reich einzuverleiben. Andere Lateiner wie Bohemund und gleichgesinnte Männer, die seit langem den Wunsch nach dem Römischen Reich hegten und es für sich gewinnen wollten, fanden einen Vorwand in Peters Predigten und täuschten die Zielstrebigeren, verursachten diesen großen Aufruhr und verkauften ihre eigenen Güter unter dem Vorwand, dass sie gegen die Türken marschierten, um das heilige Grab zu erlösen. Was sie den Kreuzfahrern auch zur Last legt, ist der Bruch des Vasalleneides, den wohl alle ihrem Vater geschworen hatten. Die Kreuzritter als Individuen und Bohemund ist der Schurke. Im Detail gibt Anna aber nur den Eid Gottfrieds von Bouillon wieder. Er schwor, alle Städte, Gebiete und Festungen, die er erobern werde und die früher zum Reich gehört hätten, dem Kaiser zu übergeben. Dem Vorwurf des Eidbruchs erhebt Anna vor allem für Bohemund von Tarent, der sich 1098 das von ihm eroberte Antiochia einverleibte. Anna stellt ihn als verräterischen Erzfeind und großen Gegenspieler ihres Vaters dar, der sich für die 1082 bei Larissa erlebte Niederlage rächen will. In ihrer Alexiade lässt sie sogar den Kreuzritter Raimund IV. Von Toulouse warnen. Bohemund hat Eidbruch und Verrat als eine Art von Ahnenerbe erworben, und es wäre ein Wunder, wenn er seinen Eid halten würde. Anna zeichnete auch individuelle Porträts, in denen Kreuzritter mit sehr positiven Eigenschaften besetzt werden. Das Ziel, ihren Vater als weisen und strahlenden Retter des Reiches zu zeigen, stellt sie aber wohl größtenteils wissentlich über die Fakten. So verknappt sie zum Zweck der Dramatisierung die Sammlung der Kreuzfahrer vor Konstantinopel zwischen November 1096 und Mai 1097 auf 2 Wochen und bauscht kleinere Konflikte zu einer großen Gründonnerstagsschlacht auf, um dem folgenden Schwur Gottfrieds mehr Bedeutung zu verleihen. Am Ende lässt Anna auch die Sorge erkennen, dass die Kreuzzüge das Ende des Reiches bedeuten werden. Tatsächlich gaben die Teilnehmer des 4. Kreuzzugs, dem im Zerfall begriffenen Reich, 1204 den Todesstoß, als sie Konstantinopel eroberten. Mit ihrer literarisch durchdachten Alexiade gilt die Kaisertochter als einzige uns bekannte säkulare Geschichtsschreiberin des europäischen Mittelalters. Kleinasien 1097 – Vormarsch durch die Hölle. Der Weg durch Anatolien gleicht einem Inferno. Hitze, Hunger, Durst und Erschöpfung quälen die Kreuzfahrer. Dazu gesellt sich die ständige Angst vor feindlichen Attacken. Von Karin Schneider-Färber. Die Pforten der Unterwelt schienen sich zu öffnen, als im Tal von Dorylaeum in Kleinasien die schnellen Reiterhorden der Seldschuken mit ohrenbetäubendem Gebrüll auf die Kreuzfahrer zuritten. Die Türken heulten wie die Wölfe und schossen wütend eine Wolke von Pfeilen auf uns ab, beschreibt der Augenzeuge Fulcher von Chartres den Schrecken an diesem Morgen des 1. Juli 1097. Das ganze Tal erzitterte unter dem Kriegsgeheul der Seldschuken. Allahu Akbar, Gott ist groß! Sie begannen alle auf einmal zu heulen und zu kreischen und zu schreien und riefen mit lauter Stimme in ihrer eigenen Sprache irgendwelche teuflischen Sprüche, die ich nicht verstand, erinnert sich ein verängstigter Ritter später, und sie schrien wie Dämonen. Welle um Welle brandete gegen die schwer gepanzerten Ritter unter Führung Bohemunds von Tarent an. Uns allen war diese Art von Kriegführung völlig unbekannt, klagte der Kaplan Fulcher. Doch trotz dieser großen Bedrängnis hielten die Ritter Bohemunds dem Ansturm stand. Der kriegserfahrene Normanne schwor seine Truppen auf seine ganz eigene Taktik ein. Keinen Zentimeter Bewegung. Halten der Stellung um jeden Preis bis zur Ankunft der zweiten Abteilung des Kreuzfahrerheeres unter Raimund von Toulouse und Gottfried von Bouillon. Ein Mann wie eine Mauer, Fürst Bohemund von Tarent. Aus logistischen Gründen hatte sich der riesige zusammen mit dem Tross vermutlich um die 70.000 Menschen zählende Heereszug nach der Belagerung von Nikäa geteilt und war im Abstand eines Tages ins Innere Anatoliens aufgebrochen. Bohemund wartete auf das Hauptheer. Er ließ seine Mannen absitzen und gemeinsam mit den Fußsoldaten eine geschlossene Verteidigungslinie bilden, hinter der sich das Lager mit den Frauen und den Vorräten befand. Es war ein großes Wunder des Herrn, dass nach einem halben Tag des Grauens endlich die Ritter der zweiten Abteilung in Dorylaeum eintrafen und die ersehnte Wende herbeiführten. Entscheidend war unter anderem das Auftauchen Bischof Ademars von Le Puy im Rücken der türkischen Truppen, die dadurch völlig in Verwirrung gerieten. Sultan Kilic Arslans Heer löste sich in wilder Flucht auf. Der Weg ins Herz Anatoliens stand den Kreuzrittern damit frei. Doch den meisten Teilnehmern schwante, dass damit nicht viel gewonnen war. Die Kampfweise der Seldschuken hatte Eindruck gemacht und Jerusalem lag noch meilenweit entfernt. Die Topographie stand ebenfalls nicht auf der Seite der Kreuzfahrer, denn der direkte Weg nach Syrien führte über die anatolische Salzwüste und war äußerst riskant. Eine alternative Route bot sich entlang des Südrandes der Wüste an, besaß jedoch den Nachteil, dass sie wesentlich länger und zur Verpflegung des Riesenheeres nicht unbedingt geeignet war. Dennoch blieb keine andere Wahl, als die Wüste zu umgehen. Wochenlang quälten sich die Kreuzfahrer bei sengender Hitze mit schwer bepackten Ochsenkarren, Maultieren und Eseln durch das trockene, heiße, verödete Hochland Anatoliens. Es herrschte an allem Mangel, an Wasser, Nahrung und Futter. Die landeskundigen Seldschuken rächten sich auf ihre Weise. Sie verunreinigten Brunnen, brannten Felder und Ernten nieder, ließen Dörfer räumen, um nichts Brauchbares zu hinterlassen. In der Sonnenglut und Hitze der ausgebrannten Landschaft trocknete ihnen alle Adern des Leibes aus, wird später der Chronist Albert von Aachen schreiben. Unter der Last der Hitze brachen Menschen und Tiere tot zusammen. Ritter mussten nach dem Verenden ihrer Pferde auf Ochsen umsteigen. Hammel und Ziegen hielten als Lasttiere her. Erst Mitte August 1097 erreichte das Heer die etwas fruchtbarere südöstliche Ecke Kleinasiens und traf dort auf hilfsbereite armenische Christen. »Wir kamen in ein fruchtbares Land, gefüllt mit wohlschmeckenden Speisen und vielen Vorräten«, schreibt später ein anonymer Augenzeuge in seinem Bericht namens Gesta Francorum. Trotzdem musste das Riesenheer hinter Herakleia, heute Eregli, erneut geteilt werden. Das Gros zog über eine alte Heer- und Handelsstraße nach Norden in Richtung Kaisaraia, heute Kayseri, überquerte den Antitaurus und erreichte über das armenische Germanikaia, heute Marasch, Antiochia. Die Überquerung der Amanuspforte im Oktober bei einsetzendem Herbstregen forderte den Kreuzzugsteilnehmer noch einmal alles ab. Pferde und Menschen stürzten in die Tiefe. Eine kleinere Abteilung unter Führung Balduins von Boulogne, dem Bruder Gottfrieds von Bouillon und des überaus ehrgeizigen jungen Tancred von Hauteville überquerte stattdessen den Taurus, um nach Kilikien vorzustoßen und die reiche und strategisch wichtige Stadt Tarsus einzunehmen. Erst im Frühherbst 1097 vereinigten sich die beiden Abteilungen wieder vor den Mauern der wehrhaften Metropole Antiochia. Heute Antakya. Um den inneren Zustand des dezimierten und völlig erschöpften Kreuzzugheeres war es inzwischen nicht mehr besonders gut bestellt. Angesichts der schweren Entbehrungen lagen die Nerven vieler Teilnehmer blank. Spannungen und Rivalitäten mehrten sich, nicht zuletzt auch deswegen, weil die Kreuzfahrer aus allen Winkeln Westeuropas stammten und sich untereinander nicht einmal richtig verstanden. »Wer hörte je ein solches Durcheinander an Sprachen im selben Heer?«, fragte Fulcher von Chartres. Was vor allem fehlte, war eine einheitliche Kommandostruktur und ein allseits anerkannter Oberbefehlshaber. Keiner der Fürsten wollte sich dem anderen unterordnen. Jeder verfolgte seine eigenen Ziele. Dies hatte sich schon während der Schlacht von Dorylaeum gezeigt, als der ungestüme Tancred von Hauteville mit einigem Gefolge nach vorne geprescht war, um entgegen der Anweisung Bohemunds zu kämpfen. Er hatte sich dabei in ein unnützes Geplänkel mit den Seldschuken verhaspelt, bevor er sich in allerletzter Minute zurückzog. Bohemund schäumte und eilte ihm demonstrativ nicht zu Hilfe. Vor Tarsus geriet Tancred dann mit Balduin in Streit. 300 Normannen verloren ihr Leben gegen die Seldschuken, während ihre christlichen Brüder dabei tatenlos zusahen. Es bedurfte schon eines kleinen Wunders, um das Kreuzfahrerheer endgültig bis vor die Mauern Jerusalems zu führen. Balduin von Boulogne. Aufstieg in Edessa. Es ist eine einmalige Chance für den Grafen. Er setzt sich vom Kreuzzug ab, um eigenes Land zu erobern. Von Karin Schneider-Färber. Nicht alle Kreuzfahrer zogen aus rein frommen Gründen in die unbekannte Ferne. Manche verbanden mit der Pilgerfahrt recht irdische Ziele, so Balduin von Boulogne, der als drittgeborener Sohn des Grafen von Boulogne nur ein sehr kleines väterliches Erbe zu erwarten hatte und dabei stets im Schatten seines älteren und angeseheneren Bruders Gottfried von Bouillon stand. Balduin verkaufte bei Antritt des ersten Kreuzzugs nahezu seinen gesamten Grundbesitz und hoffte auf eine eigene Herrschaft im vorderen Orient. Noch vor Erreichen Antiochias verließ er das Hauptheer und wandte sich mit nur 100 Rittern Begleitung gen Osten Richtung Euphrat, um sein Glück zu versuchen. Mit Unterstützung armenischer Christen, die ihn als Befreier von der türkischen Herrschaft begrüßten, eroberte er die muslimischen Festungen Ravendel und Turbessel westlich des Euphrat und folgte schließlich einem Hilferuf des armenischen Fürsten Toros von Edessa, heute Urfa, jenseits des Flusses. Der kinderlose, von den Seldschuken bedrängte Fürst adoptierte Balduin in einer offiziellen Zeremonie und machte ihn damit zu seinem Sohn und Nachfolger. Kurz darauf kam Toros bei einem Volksaufstand ums Leben, bei dem Balduin keinen Finger krümmte, um ihn zu verhindern. So fiel ihm als rechtmäßigem Erben im März 1098 die Herrschaft über Edessa zu. Damit war der erste von 4 Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten errichtet. Balduin nannte sich fortan Graf von Edessa, heiratete eine armenische Fürstentochter und erkannte die byzantinische Oberhoheit an. Seine Kleidung, seine Barttracht und seinen Repräsentationsstil glich er entsprechend an. Ganz offensichtlich war er gekommen, um zu bleiben. Adoption, armenische Hochzeit und die Geburt eines Staates. Strategisch ergab die Übernahme Edessas insofern Sinn, als die wohlhabende Stadt am Euphrat eine feste Bastion im Rücken der Kreuzfahrer bildete und eventuell anrollende türkische Truppen zumindest aufhalten konnte. Reich mit Gold und Vorräten gesegnet, schickte Balduin bald generös seine Unterstützung für das Kreuzfahrerheer. Vom Status eines mittellosen Adelssohnes hatte er sich längst befreit. In der Folge beerbte er auch seinen im Jahr 1100 verstorbenen Bruder Gottfried als König von Jerusalem und wurde als Balduin I. zum eigentlichen Begründer des Königreiches Jerusalem. Die Grafschaft Edessa blieb indes bis 1144 in christlicher Hand. Die Ritter der Apokalypse, Jerusalem 1099. Am 7. Juni erblickten die Kreuzritter endlich das ersehnte Ziel ihrer mühevollen Reise, Jerusalem. Als die Mauern der Stadt fallen, triumphiert der Tod. Tausende werden Opfer von Hass und Gier. Von Mareike Pohl. Die Hitze flimmert über den Dächern Jerusalems. Prüfend blickt der fatimidische Statthalter Iftikhar ad-Daula über die starken Mauern seiner Stadt. Diese Mauern, auf denen all seine Hoffnungen ruhen. Seit Wochen wird Jerusalem von den Kreuzfahrern belagert. Aber ihr Heer ist mit etwa 1300 Rittern und 12.000 Fußsoldaten zu klein, um die mächtige Festung ganz einzuschließen. Ein erster Angriff ist jämmerlich gescheitert. Sie haben zu wenige Sturmleitern. Ad Daula weiß, dass es im kargen Bergland kaum Baumaterial gibt. Verrat von innen ist ausgeschlossen, alle Christen hat er ausgewiesen. Sämtliche Brunnen außerhalb der Stadt hat er vergiften lassen. Nur noch ein paar Tage müssten sie durchhalten. Ein großes Ersatzheer ist unterwegs. Das Angebot der Kreuzritter zur Kapitulation hatte der Kommandant daher brüsk zurückgewiesen. Was sollte dieser abgerissene Haufen Franken schon ausrichten? Und dennoch, Jerusalem ist nicht uneinnehmbar. Es ist noch kein Jahr her, dass die Fatimiden die Stadt von den Seldschuken zurückerobert haben. Die islamische Welt ist politisch und religiös tief gespalten. Die schiitischen Fatimiden in Ägypten und die sunnitischen Seldschuken sind sich spinnefeind. Seit Jahrzehnten kämpfen sie um die Vorherrschaft in der Levante. Mit den Kreuzfahrern kommt nun eine weitere unberechenbare Komponente dazu. Erfolglos versuchen die Fatimiden, die Christen für ein Bündnis zu gewinnen. Aber die sind zu fixiert auf Jerusalem, dass die Fatimiden nicht hergeben wollen. Die Kreuzfahrer draußen vor den Toren sind verzweifelt. Hat ihr Gott sie verlassen? So kurz vor dem Ziel, nach allem, was sie durchgemacht haben? Mühsam schleppen sie brackiges Wasser in Tierhäuten aus 10 Kilometern Entfernung heran. Die Hitze raubt allen den Atem und den meisten die Hoffnung. Doch dann treffen Schiffe aus Italien ein. Sie bringen Werkzeug, Nägel, Seile und Holz. Tag und Nacht bauen die Christen Katapulte, Rammböcke und 2 gigantische Belagerungstürme. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Kreuzfahrer hoffen auf ein Wunder. Gott will es. Oder nicht? Demütig und barfuß umrunden sie in einer feierlichen Bittprozession 3-mal die Stadt. Ad Daulas Männer spotten nur und schießen mit ihren Pfeilen auf die Betenden. In der Morgendämmerung des 14. Juli beginnt der Angriff von 2 Seiten. Raimund von Toulouse bringt seinen Turm in Süden in Position. Im Schutz der Nacht hat Gottfried von Bouillon an der Nordmauer seinen Turm weiter nach Osten verlegt. Hier ist der Boden eben, die Mauer schwach. Mit Hilfe eines riesigen Rammbocks schlagen die Männer eine Bresche in den äußeren Wall. Jetzt ist der Weg frei für das 20 Meter hohe Holzmonster. Als die Nacht hereinbricht, ist allen klar, am Morgen wird sich das Schicksal Jerusalems entscheiden. Unter immensen Verlusten rücken die Franken den Turm im Norden näher und näher an die Festung. Unablässig prasseln Pfeile und Brandgeschosse auf sie herab. Die Verteidiger konzentrieren sich vor allem auf den Angriff von der Südseite. Ein Fehler. Während der Turm im Süden brennt, überwinden Gottfrieds Männer im Norden die Mauer. Am Mittag des 15. Juli sind die Kreuzritter in der Stadt. Der Widerstand bricht sofort zusammen. Pferde wiehern, Pfeile zischen, Schwerter klirren, Schreie schallen, Blut spritzt, Knochen brechen, Frauen flehen, Kinder weinen. Menschen sterben. Inferno. Gott will es. Die Eroberer kennen keine Gnade. Das Gemetzel war derart, dass die Unseren bis zu den Knöcheln im Blut der Feinde warteten, berichtet ein normannischer Augenzeuge aus Süditalien. Raimund von Aguilar, der Kaplan des Grafen von Toulouse, liefert die grausigen Details. In den Stadtvierteln und auf den Plätzen sah man Stücke von Köpfen, Händen und Füßen. Im Tempel des Salomo ritt man bis zu den Knien im Blut, bis zu den Gebissen der Pferde. Größer als der Durst nach Blut ist nur die Gier nach Gold. Die Männer schlitzen Bäuche auf und wühlen in den Eingeweiden nach Goldmünzen, die die Heiden mit ihren verruchten Kehlen geschluckt hatten. In den nächsten 2 Tagen ermorden christliche Ritter tausende Menschen, darunter auch zahlreiche Juden. Arabische Quellen berichten von 30.000 bis 70.000 Toten. Noch Monate später beschwert sich ein christlicher Pilger über den Gestank der Leichen. Glaubt man den Chronisten, war die Einnahme Jerusalems ein schauderhaftes Gemetzel. Dabei war es keineswegs üblich, eroberte Städte dem Erdboden gleichzumachen und unterlegene Gegner willkürlich zu töten. Wer sich freiwillig unterwarf, durfte auf Gnade hoffen. Eine Stadt aber, die im Sturm erobert wurde, war zur Plünderung freigegeben. Da Ad-Daula sich geweigert hatte zu kapitulieren, verloren die Menschen in Jerusalem das Recht auf Schonung ihres Lebens. Das Vorgehen der Kreuzritter entsprach somit den Konventionen der Zeit. Stutzig macht allerdings der Enthusiasmus, mit dem die Augenzeugen den brutalen Blutrausch schildern. Aber die Gegner sind Heiden, und gegen die Feinde Gottes ist Gewalt nicht nur legitim, sondern sogar wünschenswert. Wer Heiden tötet, begeht keine Sünde, im Gegenteil. Vom Papst initiiert, angeführt von hochrangigen Klerikern und Fürsten, ist der Kreuzzug aus Sicht der Zeitgenossen ein höchst ehrenwertes Unterfangen. Die Kreuzfahrer sind keine Mörder, sondern Superhelden der christlichen Welt. Das macht verständlich, warum die Gewaltszenen in den Quellen so drastisch ausfallen. Die Augenzeugen schreiben keinen Faktenbericht, sondern eine Erfolgsstory, um die Taten der eigenen Seite zu rühmen. Und übertreiben dabei sicher auch. Manches Detail erweist sich als literarischer Topos. Die Prozession um die Stadt und das erbarmungslose Niedermachen von Männern, Frauen und Kindern erinnert an die Eroberung Jerichos aus dem Alten Testament. Epochales Ereignis oder nur eine Randnotiz der Geschichte? Bewusst stilisieren sich die Sieger als Gottes auserwähltes Volk. In den islamischen Quellen der Zeit fällt die Reaktion dagegen weit weniger heftig aus, als man es erwarten würde. Was für das Abendland ein epochales Ereignis war, ist vielen muslimischen Chronisten kaum mehr als eine Randnotiz wert. Unter Historikern ist daher umstritten, ob die Eroberung Jerusalems wirklich so grausam war, wie die Quellen uns glauben machen. Wie viele Menschen bei den Massakern letztlich umkamen, ist schwer zu sagen. Der Kommandant Ad-Daula hatte sich im Davidsturm verschanzt und handelte für sich und sein Gefolge freien Abzug aus. Belegt ist, dass es weitere Überlebende und Gefangene gegeben hat. Historiker schätzen die Zahl der Opfer auf etwa 3000. Der zeitgenössische Autor der Gesta Francorum bemerkt lapidar: Nur Gott allein kennt die Zahl der Getöteten. Während vor der Stadt die Leichen verwesen, feiern die Christen in der Grabeskirche. Gottfried von Bouillon wird als Verteidiger des Heiligen Grabes zum Regenten ernannt. Den Königstitel lehnt er ab. Er wolle keine Krone auf seinem Haupt in der Stadt, in der Jesus die Dornenkrone getragen hatte. Auf die erste Euphorie folgt bald Ernüchterung. Nur ein Jahr später stirbt Gottfried. Sein Bruder Balduin wird an Weihnachten 1100 in Bethlehem zum König von Jerusalem gekrönt. Doch die Kreuzfahrer sind untereinander zerstritten. Die Beziehungen zu Byzanz sind so zerrüttet wie nie. In Ägypten sinnen die Fatimiden auf Rache, den Nordosten kontrollieren noch immer die Seldschuken. Die meisten Kreuzfahrer sehen ihre Mission als erfüllt an und kehren nach Hause zurück. Die wenigen Eroberer, die in der Levante bleiben, müssen ihren Platz erst noch finden. Jerusalem halten sie keine 100 Jahre. Sultan Saladin erobert die Stadt 1187 zurück und gewährt einem Teil der Bewohner gegen Lösegeld freien Abzug. Trotzdem vergaß man das Massaker von 1099 in der muslimischen Welt nicht. Als das Königreich Jerusalem 1291 untergeht, fällt mit Akkon die letzte christliche Bastion. Die Gräueltaten der Vergangenheit dienen dann als Rechtfertigung für ein weiteres Massaker. Diesmal sterben tausende Christen. Gott will es? Drittes Kapitel: Verteidigung. Kreuzfahrerstaaten. Die neue Welt des Mittelalters. Zwischen Antiochia und Jerusalem verschmelzen Orient und Okzident zu einem glänzenden Amalgam. Die neuen Herrscher sind tolerant und weltmännisch. Von Svenja Muche. Fulcher von Chartres schwärmt von der neuen Welt. Wer einst ein Römer oder Franke war, sei in diesem Land zu einem Galiläer oder einem Palästinenser geworden. Ihre Geburtsorte hätten sie schon vergessen, schreibt er um 1120. Fulcher, einer der bedeutendsten Chronisten der Kreuzzüge, mag übertreiben, nicht zuletzt, weil er Siedler tausende Kilometer weit von Westeuropa in den Nahen Osten locken will. Dennoch verweisen seine Worte auf eine staunenswerte Entwicklung. Was als heilige Mission begann, als päpstlicher Auftrag, das gelobte Land von den Muslimen zu befreien, ist zu einem Experiment in Realpolitik geworden, wie es in der Christenheit so noch keines gab. Zwar kehren die meisten Kreuzfahrer nach der Einnahme Jerusalems im Jahre 1099 in ihre Heimat zurück, nach Lothringen, Flandern, Italien. Sie haben ihr Gelübde erfüllt, für ihr Seelenheil und das eine oder andere Beutestück gekämpft. Manche aber begehren mehr. Sie sehen die Chance auf irdische Macht. Nach und nach erringen sie Territorien entlang des östlichen Mittelmeers und gründen dort 4 sogenannte Kreuzfahrerstaaten. Die Grafschaft Edessa, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Tripolis und das Königreich Jerusalem. Zu ihrer Blütezeit um 1140 erstrecken sich die christlichen Reiche von den Ufern des Euphrat im Norden über das Tal des Orontes und die Zedern bewachsenen Hänge des Libanongebirges bis zur Wüste Negev. Chronisten nennen diesen östlichen Außenposten der Christenheit Outremer das Land jenseits des Meeres. Doch die neuen Herren dieses Landes sehen sich mit einer verwirrenden Erkenntnis konfrontiert. Muslime und Juden hatten sie erwartet. Verunsichert aber sind die katholischen Eroberer von der Fülle an christlichen Konfessionen, zu denen sich ein Großteil ihrer neuen Untertanen bekennt. Die meisten sind Armenier, griechisch-orthodoxe oder syrisch-orthodoxe Christen, aber es gibt auch Kopten, Nestorianer, Maroniten, alle mit ihren eigenen religiösen Vorstellungen. Wie sollen die Franken, wie Zeitgenossen die meist französischen Westeuropäer im Outremer nennen, nur mit diesem Potpourri an Lehren und Religionen umgehen? Sehr schnell wird ihnen klar, dass sie die Einheimischen brauchen, gleich ob Muslim oder armenischer Christ, wenn die Äcker weiter bepflanzt werden, der Handel reibungslos laufen soll. Um die Menschen im Land zu halten, gewähren die Franken ihnen daher grundsätzliche Kultfreiheit. Neben dem Glockengeläut neu erbauter katholischer Kirchen hört man daher vielerorts auch den Muezzin rufen. Juden können weiter in Synagogen beten und Armenier, syrische oder griechische Christen den Gottesdienst gemäß ihrer Liturgie feiern. Was in Europa undenkbar wäre, ist in Outremer Alltag. Große religiöse Toleranz und die schreckliche Strafe der Kastration. Mit Toleranz hat dieses Nebeneinander allerdings wenig zu tun, es ist mehr eine aus Not geborene Duldung. Die fränkischen Fürsten versuchen den Druck offenbar gerade so gering zu halten, dass ihre orientalischen Untertanen, die ihnen zahlenmäßig schließlich weit überlegen sind, nicht aufbegehren oder abwandern. Die nichtfränkischen Einwohner von Outremer müssen eine Kopfsteuer zahlen, die jedoch moderat ausfällt. Vor Gericht sind sie den Franken gleichgestellt. Zwar dürfen Muslime sich nicht in Jerusalem niederlassen und bis 1170 ist auch für Juden die Hauptstadt offiziell tabu. Vor den Stadtmauern aber dürfen sie siedeln und andere Metropolen wie Akkon oder Tyros stehen ihnen offen. Für die Ostchristen, die auch unter den Muslimen nur geduldet waren, ändert sich ohnehin wenig. Die meisten der Einheimischen arrangieren sich daher mit der neuen Situation. Wie nahe sich Eroberer und Eroberte kommen, ist unter Historikern umstritten. Fulcher von Chartres Behauptung, denn wir, die wir Abendländer gewesen waren, sind zu Morgenländern geworden, ist sicher zu überschwänglich. Immerhin will ein Konzil im Königreich Jerusalem 1120 Franken, die Geschlechtsverkehr mit einer Muslima hatten, mit Kastration bestrafen. Besonders strikt wendet man das Gesetz aber offenbar nicht an. Fränkische Adelige besuchen wohl weiter ihre muslimischen Geliebten, vereinzelt schließen sie sogar den Ehebund. Wobei nicht sicher ist, ob die Frauen sich zuvor pro forma taufen ließen. Häufiger hört man von Verbindungen zwischen Ost- und Westchristen. Selbst König Balduin II. Von Jerusalem heiratet eine Armenierin, wenn auch aus politischen Motiven. Zumindest in den Städten leben die Gruppen nicht streng voneinander geschieden. Es gibt jüdische oder armenische Viertel, aber auch gemischte Quartiere. Gelegenheit für Austausch findet sich jedenfalls vielerorts. Man handelt miteinander auf dem Markt, besucht zuweilen dieselben Badehäuser. Mehr unter sich bleibt man dagegen auf dem Lande, wo etwa die Hälfte der Franken lebt. Viele sind europäische Bauern oder Handwerker, die der König oder Kirchen mit dem Versprechen auf einige Hektar Boden hergelockt haben. Die Zuzügler gründen eigene Dörfer, sie bauen ihre Häuser entlang einer Hauptstraße, anders als die Einheimischen, deren Bauten sich um einen zentralen Platz scharen. Während die fränkischen Siedler frei sind, bewirtschaften arabische und syrische Bauern, oft als Leibeigene, die Güter von Adeligen. Denn die französischen Fürsten haben ihr Feudalsystem mit nach Outremer gebracht. Auf den Feldern und Plantagen gedeihen unter anderem Weizen und Gerste, Wein, Oliven und Orangenbäume. Die Wasser des Jordans waschen nicht nur Sünden ab, sondern lassen auch Zuckerrohr wachsen. In Raffinerien wird er zu Staubzucker verarbeitet, den Händlern von Tyros und Akkon aus nach Europa verschiffen. In vielen Hafenstädten betreiben die italienischen Städte Pisa, Venedig und Genua Handelskolonien, über die sie etwa Pfeffer, Zimt und Kardamom aus Indien nach Europa exportieren. Der Handel über das östliche Mittelmeer ist fest in der Hand der Italiener. Gezuckerte Geschäfte mit Italien und viel Profit dank der Pilger. Wohl begehrter noch als Zucker ist eine andere Ware Outremers, die Hoffnung auf Erlösung. Der König von Jerusalem wacht über die bedeutendsten Wallfahrtsorte der Christenheit. Tausende Pilger strömen jeden Frühling und Sommer hierher, um den Boden zu betreten, den Christi Füße berührten, das Grab zu bestaunen, in dem Gott das größte Wunder wirkte, die Auferstehung Jesu. All diese Menschen müssen essen, brauchen eine Unterkunft und wollen Andenken mit nach Hause nehmen. Das Geschäft mit dem Glauben boomt. So drängen Kommerz und Machtwille in Outremer den Kreuzzugsgedanken in den Hintergrund. Zwar bleibt die religiöse Vielfalt ein explosives Gemisch, lokale Gewaltausbrüche gibt es immer wieder. Aber nie gibt es den systematischen Versuch, eine Religionsgruppe zu vernichten oder zu bekehren. Ausgerechnet im Heiligen Land erringt der Pragmatismus einen Sieg über den Glaubenseifer. Die Heere. Wie die Kreuzfahrer Krieg führen. Im Südwesten die Söldner der Fatimiden, im Osten die Reiter der Türken. Viele Feinde machen erfinderisch. Neue taktische Konzepte und kluge Kooperationen sind die Antwort. Von Klaus Hillingmeier. Araber, Türken, Perser, Berber, Sudanesen und Nubier. Das Aufgebot des Fatimiden-Kalifen vor den Mauern seiner Hafenstadt Askalon ist eine militärische Völkerschau mit 20.000 Kriegern. Ein Teil der Männer sind Söldner, andere sind Kriegssklaven. Der Befehlshaber Al-Afdal ist ein Mann mit militärischer Erfahrung. 1098 hat er die türkischen Seldschuken aus Jerusalem vertrieben, jetzt will er seinen Triumph wiederholen. Doch noch fehlt ihm das schwere Gerät, Türme, Rammen und Katapulte, das er für die Belagerung Jerusalems benötigt. Gottfried will nicht warten, bis er in Jerusalem in der Falle sitzt. Er hält Heerschau und marschiert mit 1200 Rittern und 9000 Mann zu Fuß gegen Askalon. Jerusalem ist jetzt ohne Schutz. Sollte er diese Schlacht verlieren, wäre auch die heilige Stadt verloren. Am Morgen des 12. August 1099 erblickten die Christen das fatimidische Heerlager. Gottfried erkennt, dass der Feind noch im Begriff ist, sich zu formieren. Er sieht seine Chance und gibt den Befehl zum unverzüglichen Angriff. Wie ein Hammerschlag treffen die Ritter auf die Krieger der ägyptischen Infanterie. Sie sind nicht auf die Härte der Attacke vorbereitet. Ihre Linien brechen und das Schlachtfeld verwandelt sich in einen Strudel aus Blut und Tod. Al-Afdal befiehlt einen Flankenangriff seiner leichten Kavallerie. Doch eine beherzte Gegenattacke Gottfrieds schmettert die Reiter ab. Jetzt kommandiert Panik die Ägypter. Reiter wenden ihre Pferde in Richtung der Stadttore, während Infanteristen auf die Bäume klettern, wo Gottfrieds Bogen und Armbrustschützen Jagd auf sie machen. Um zu verhindern, dass der christliche Gegner in die Stadt eindringt, lässt der Gouverneur von Askalon vorzeitig die Stadttore verriegeln. Die Hälfte des Fatimidenheeres wird den Tag nicht überleben. Gottfrieds Triumph war typisch für die frühe Taktik der Kreuzfahrer. Das eiserne Rückgrat der Armee bildeten die Ritter. Geschützt durch Kettenhemd, Helm und Schild durchbrachen sie mit einem konzentrierten Angriff die feindlichen Reihen. Askalon hatte zudem gezeigt, dass man hinsichtlich der Kampfmoral dem fatimidischen Gegner weit überlegen ist. Söldner und Sklaven haben so wenig Ideale, wie sie eine wahre Heimat besitzen. Auch die Idee des Dschihads konnte diese Männer nicht beflügeln. Die Mehrheit des Fatimidenheeres waren Christen oder Männer, die alte Götter und Geister Afrikas anbeteten. Feindesfluten vom Nil und eine gefährliche Ostfront. Doch es gab noch einen anderen Feind als den Kalifen in Kairo. Die türkischen Atabeks, Anführer, in Syrien. Die türkischen Herrscher kontrollierten die Region zwischen Aleppo und Damaskus. Dieser Gegner an der Ostfront war weitaus gefährlicher als die Truppen vom Nil. Die Söhne der Steppe schienen mit ihren Pferden verwachsen und waren exzellente Bogenschützen. Auch bei ihnen spielte der Islam eine eher untergeordnete Rolle. Alkoholexzesse und heidnische Rituale gehörten noch zu ihrem Leben, aber die Männer beseelte ein archaisches Kriegerethos. Die bevorzugte Taktik war eine Art Hit and Run. Statt die direkte Konfrontation zu suchen, wurden die Christen in wiederholten Angriffswellen aus der sicheren Distanz mit Pfeilen eingedeckt. Formierten sich dann die Ritter zum Gegenschlag, wendeten die Türken die Pferde mit einem gefiederten Abschiedsgruß. Die Bedrohung durch die Reiter erforderte eine neue Strategie. Das Fußvolk gewann zunehmend an Bedeutung. Aus schlecht gerüsteten Hilfstruppen entwickelte sich eine hocheffiziente und gut gedrillte Infanterie. Beim geordneten Vormarsch schützten Fußtruppen mit hohen Schilden die Flanken gegen überraschende Angriffe aus dem Hinterhalt. Zudem erwies die Armbrust ihre taktische Stärke, da sie an Reichweite und Durchschlagskraft dem türkischen Reflexbogen weit überlegen war. In der Schlacht bildeten die Fußtruppen einen mobilen Wall aus Schilden und Lanzen. Doch dies war nicht die einzige Innovation. Neben den Rittern wurden unter der einheimischen Bevölkerung Einheiten von Turkopolen rekrutiert, leichte Kavallerie nach türkischem Vorbild. Jahrzehntelang prägte der britische Historiker Stephen Runciman die Vorstellung von den Kreuzrittern als isolierte und verhasste Fremdkörper. Neue Studien entzerren dieses Bild. Mehr als die Hälfte der einheimischen Bevölkerung in den Kreuzfahrerstaaten war zu Beginn des 12. Jahrhunderts noch christlich. Die Franken suchten den Schulterschluss mit der einheimischen Bevölkerung. Dies spiegelte sich auch in den Armeen wider. Besonders viel Respekt zollten die Franken den militärischen Qualitäten und dem Mut der Armenier, die zum Teil die Hälfte der Kavallerie stellten. Die armenischen Vasallen zeigten zuweilen außergewöhnliche Loyalität. Legendär wurde 1123 das Selbstmordkommando zur Befreiung König Balduins II., der in türkischer Gefangenschaft geraten war. In Zivilkleidung schlug sich eine kleine Schar Armenier 150 Kilometer durch feindliches Territorium und konnte die Burg Harput, Balduins Gefängnis, im Handstreich einnehmen. Während sie auf Entsatz warteten, gelang es den Türken, die Burg zurückzuerobern. Die königliche Geisel überlebte, doch seine tollkühnen Kurzzeitbefreier wurden zu Tode gefoltert. Armenische Todesmut und arabische Lehnstreue. Aber nicht nur Armenier, auch arabische Edelleute konnten als Lehnsmänner dem König von Jerusalem dienen, vorausgesetzt sie waren Christen. So kommandierte ein Baron namens Sado, möglicherweise Said, als Marschall für 3 Jahrzehnte, 1125 bis 1154, die Turkopolen des Königreiches. Dass in den folgenden Jahrzehnten die arabischen Namen aus den Urkunden des Königreiches zunehmend verschwinden, war schlicht Resultat einer Mode. Französische Namen wie Jean, Henri oder Guillaume wurden unter dem arabischen Adel Palästinas en vogue. Die spektakulären Festungen wie Craque des Chevaliers oder Château Pellerin, die wir heute mit Kreuzzügen assoziieren, wurden von den beiden finanzstarken Ritterorden der Johanniter und Templer errichtet. Diese Ordensburgen sind Monumente der Defensive, während die Könige und Fürsten der Kreuzfahrerstaaten bis 1140 eine offensive Strategie bevorzugten. Denn das koordinierte Zusammenspiel von europäischen Rittern, orientalischer Kavallerie und professioneller Infanterie verlieh ihren Heeren eine Schlagkraft, die auch über zahlenmäßig überlegene Gegner triumphieren konnte. Die Tempelritter, Mönche mit dem Schwert. Der betende Mönch und der kämpfende Ritter sind zwei Säulen der mittelalterlichen Gesellschaft. Ihre Rollen sind klar getrennt, bis das Heilige Land eigene Anforderungen stellt. Von Franz Metzger. Jerusalem sehen und sterben. Dieser fromme Wunsch ging für so manchen Pilger in Erfüllung, der sich nach der Eroberung der heiligen Stadt auf die lange Wallfahrt ins Morgenland gemacht hatte. Die Entbehrungen einer langen Reise, das ungewohnte Klima und unbekannte Krankheiten machten die Pilgerfahrt häufig genug zur Fahrt ohne Wiederkehr. Umso bitterer war es, wenn der Tod zuschlug, bevor die Pilger auf die Mauern der heiligen Stadt blicken konnten. Dieses Schicksal drohte unterwegs nicht nur durch Krankheit und Erschöpfung, sondern auch durch Räuber und marodierende Krieger. Bevorzugtes Ziel waren Pilgerzüge, hatten die Wallfahrer doch nicht unerhebliche Geldmittel für ihren Unterhalt bei sich. Und wer die lange Reise in guter Gesundheit überstanden hatte, würde auf dem Sklavenmarkt einen guten Preis erzielen. Die Regierung des neuen Königreichs Jerusalem stand dem Treiben der Marodeure weitgehend hilflos gegenüber. Viele Ritter des ersten Kreuzzugs waren nach Erfüllung ihres Gelübdes in ihre Heimat zurückgekehrt. Entsprechend litt die militärische Schlagkraft der Kreuzfahrerstaaten. Der beherzte Griff zur Waffe für die Schwachen und Schutzlosen. Zu den Heimkehrern hatte auch der französische Ritter Hugo de Bayons gezählt, der als Gefolgsmann des Grafen von der Champagne an der Eroberung Jerusalems teilgenommen hatte, danach aber wieder nach Frankreich zurückgekehrt war. War es der Tod seiner Frau, der Lockruf des Orients oder Vasallentreue? 1113 kam Ritter Hugo jedenfalls mit seinem Grafen als schlichter Pilger nach Jerusalem zurück. Dort erlebte er die Sicherheitsprobleme des Königreiches aus nächster Nähe und als 1119 bei einem Überfall der Sarazenen 300 Pilger erschlagen und 5 Dutzend in die Sklaverei verschleppt worden waren, beschloss Hugo zu handeln. Er sammelte andere kampferprobte Ritterpilger um sich und entwickelte mit ihnen das Konzept eines Mönchsordens, zu dessen Aufgabe der bewaffnete Schutz der Christen im Morgenland zählen sollte. Synthese zweier Ideale des Mittelalters, der edle Ritter und der fromme Mönch. Ansätze dazu hatte schon der 1099 gegründete Orden der Hospitaliter entwickelt, dessen Angehörige, ebenfalls überwiegend adeliger Abkunft, hatten die Krankenpflege im Hospital zu Jerusalem übernommen und, wenn es sein musste, auch zum Schwert gegriffen. Bekannt wurde diese Gemeinschaft dann als Johanniter bzw. Malteserorden. Hugo de Payens und seine Gefährten stellten nun eindeutig den Kampf in den Mittelpunkt ihrer Ordensgründung. Mönche, die Schwerter schwingen, war das nicht ein Widerspruch, ein Verstoß gegen die göttliche Gesellschaftsordnung? Deren Aufgaben waren schließlich klar verteilt. Der Bauer, der Handwerker und der Händler hatten für die irdischen Bedürfnisse zu sorgen, der Geistliche und der Mönch kümmerten sich um das Seelenheil, und der Ritter stellte mit seinen Waffen sicher, dass die anderen Stände ihre Aufgaben ungestört und unbedroht erfüllen konnten. Wer kämpft und dabei tötet, ist freilich in ständiger Gefahr, das ewige Leben zu verspielen, eben das, was Christus mit seiner Aussage meinte: Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Matthäus 26, 52. Wie konnten gerade Mönche, die sich dem frommen Leben verschrieben hatten, solch ein Schicksal riskieren? Die Ordensgründer um Hugo de Payens argumentierten damit, dass sie ihre Schwerter nur zur Verteidigung der Christenheit und mit dem Segen der Kirche schwangen, während sie sich gleichzeitig den strengen Vorgaben mönchischen Lebens unterwarfen: Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Nachdem sowohl König Balduin II. Wie auch der Patriarch von Jerusalem dieses neuartige Ordenskonzept abgesegnet hatten, legten am Weihnachtstag 1119 die ersten Mitglieder des Ordens der armen Ritterschaft Christi und des Tempels Salomons ihre Gelübde ab. Die endgültige Fassung der Ordensregel wurde 10 Jahre später einem Konzil im französischen Troyes vorgelegt und schließlich auch von Rom anerkannt. Der offizielle Segen der Kirche löste umgehend einen Zustrom von Ordenskandidaten aus der Ritterschaft aus. Die Ordensregel hatte dem schon vorgegriffen, indem sie besondere Schwerpunkte auf das besitzlose Leben und auf den Gehorsam gegenüber den Ordensoberen setzte. Zwei Aspekte mönchischen Lebens, die besonders für adelige Anwärter eine Herausforderung darstellten. Der Mönch lebt in strenger Armut, doch der Orden schwelgt im Reichtum. Trotzdem oder gerade deswegen strömten viele junge Adelige, vor allem aus dem französischen Kulturkreis, in die Rekrutierungsstellen des Ordens. Die Möglichkeit, Mut und Kampfgeist zu beweisen und gleichzeitig dem Leben einen spirituellen Sinn zu geben, war vor allem für nachgeborene Adelssöhne ohne Aussicht auf ein Erbe attraktiv. Und mochten sie auch auf Luxus und Tand verzichten müssen, der Orden bewahrte dennoch die feudale Hierarchie. Da gab es den schwer bewaffneten kämpfenden Mönchsritter, erkennbar am weißen Waffenrock mit dem roten Kreuz, und seinen Knappen. Dann den Ordensbruder aus einfachem Stand, der für die alltäglichen Aufgaben zuständig war, aber auch als leicht Bewaffneter in den Kampf eingreifen konnte, und schließlich die Handlanger. Je mehr der Orden im Orient und Europa wuchs, desto mehr Ränge in Verwaltung und Truppenführung waren zu vergeben. Als Hugo de Payens als erster Großmeister des Tempelordens 1136 starb, befehligte er allein in Jerusalem über mehrere hundert Ritter und weit über 1000 weitere Bewaffnete. Die Könige von Jerusalem waren nur allzu froh, auf eine so schlagfertige Eliteeinheit zurückgreifen zu können. Die Templer sicherten sich damit die Rolle wie den Ruf der Elitetruppe des Königreichs Jerusalem, gefürchtet bei den islamischen Gegnern der Kreuzfahrerstaaten, nicht zuletzt, weil sie für den besiegten Feind so wenig Pardon kannten wie dieser ihnen gegenüber. Diese steile Karriere des Templerordens lief nicht ohne Kritik und Rivalitäten ab, vor allem seitens der anderen Ritterorden. Die Johanniter hatten das Templervorbild schließlich ebenso kopiert wie der später begründete Deutsche Orden. Beide Gemeinschaften vergaßen aber nie ihre Ursprünge als Orden der Fürsorge und Krankenpflege und waren flexibel genug, sich nach dem Untergang der Kreuzfahrerstaaten neue Aufgaben zu suchen. Die Fixierung auf die eine Aufgabe, das Heilige Land zu verteidigen, führte beim Templerorden hingegen zu einer gefährlichen Erstarrung. Sein großer Erfolg in der ersten Phase der Kreuzzugsepoche hatte in ganz Europa Niederlassungen entstehen lassen, die von Fürsten, Adel und Bürgern mit reichen Stiftungen beschenkt wurden, nicht selten als Versuch, sich von einem persönlichen Kreuzzug freizukaufen. Die Existenz von Niederlassungen sowohl im Orient wie in Europa gab dann den Anstoß zu einer genialen Idee, dem bargeldlosen Geldverkehr. Anstatt Münzen durch gefährliche Lande zu tragen, hinterlegte der Jerusalem-Pilger eine bestimmte Summe in einem lokalen Konvent. Er erhielt dafür eine Quittung, die er dann in Jerusalem oder Akkon gegen örtliche Währung umtauschen konnte. Der Templerorden stand damit am Beginn des modernen Bankenwesens und fügte seinem ohnehin ansehnlichen Vermögen immer größeren Reichtum hinzu. Vom Mönchsorden hatte er sich zur vielarmigen Krake der abendländischen Wirtschaft entwickelt. So sah dies zumindest der französische König Philipp IV., der Schöne. 200 Jahre nach der Gründung wird die fromme Heldensaga als schauerliche Ketzertragödie enden. Rückschlag 1119. Feld des Blutes. Der turkmenische Herrscher von Aleppo, Emir Ilgazi, gilt als Meister der politischen Intrige und seine Grausamkeit wird gefürchtet. Trotzdem riskiert Roger von Salerno einen Angriff. Von Michael Billig. Roger von Salerno muss ein Sünder gewesen sein. Anders können sich die Kreuzfahrer nicht erklären, was dem Regenten Antiochias im Jahr 1119 auf dem Schlachtfeld passiert. Bei der Verteidigung seines Fürstentums erleidet Roger eine blutige Niederlage. Sie zeigt, wie verletzlich die Kreuzfahrerstaaten sind. Antiochia liegt am Fluss Orontes im Norden des antiken Syriens. Im Jahr 1098 fällt die Stadt den lateinischen Christen auf ihrem ersten Kreuzzug in die Hände. Der Normanne Tancred von Tarent, der bis 1112 im Fürstentum Antiochia herrscht, dehnt das Einflussgebiet dieses Staates stark aus. Als Tancred stirbt und sein Neffe Roger von Salerno die Regentschaft für den minderjährigen Bohemund II. Übernimmt, reichen die Grenzen des christlichen Fürstentums fast bis an die Stadtmauern Aleppos heran. Um den Frieden zu wahren, leistet Aleppo Tribut an die Christen. Doch dann verschieben sich die Machtverhältnisse in der Stadt zugunsten des Turkmenen Igazi. Als neuer Herrscher begehrt er gegen die Christen auf. Und im Sommer 1119 stellt Igazi eine Streitmacht von 10.000 Mann an der Grenze zu Antiochia auf. Statt auf Verstärkung aus den anderen Kreuzfahrerstaaten zu warten, tritt Roger von Salerno der Bedrohung entgegen. Mit ungefähr 700 Rittern, 3.000 bis 4.000 Fußsoldaten und einer Schar von lokalen Söldnern rückt er am 20. Juni aus. Sein Heer bewegt sich gen Osten und überquert die Belusberge. In einem Tal nahe der Siedlung Sarmeda und dem Schutz umliegender Hügel schlägt Roger sein Lager auf. Allzu lange will der Fürst nicht verweilen. Er plant einen Überraschungsangriff. Doch Emir Ilgazi kommt ihm zuvor. Verkleidet als Händler haben feindliche Späher Rogers Truppen entdeckt und ausgekundschaftet. Sie berichten ihrem Befehlshaber, dass das christliche Heer zahlenmäßig deutlich unterlegen ist. Als im Morgengrauen des 28. Juni 1119 die Christen die muslimischen Standarten erblicken, gibt es kein Ausweichen. Sie sind umzingelt. Die Soldaten versammeln sich, um zu beichten. Roger selbst legt in seinem Zelt die Beichte ab. Anschließend stellt der Fürst seine Soldaten für die Schlacht auf. Erzbischof Peter von Apamea erteilt seinen Segen. Dann blasen die Hörner zum Angriff. Auf die bittere Niederlage folgen bösartige Schmähungen. Roger befehligt die Ritter am rechten Flügel seiner Schlachtordnung. Mit ihnen jagt er auf seine Feinde zu und versucht den Durchbruch. Für einen Moment sieht es so aus, als könnte dieser tollkühne Plan gelingen. Doch die Formation bricht auseinander. Die syrischen Söldner, die am linken Flügel kämpfen, weichen zurück und flüchten. Die Lateiner werden überrannt. Roger wird von einem muslimischen Schwert tödlich am Kopf getroffen. Nur wenigen seiner Soldaten glückt der Ausbruch, die meisten werden niedergemetzelt. Die Antiochener werden den Ort dieser Schlacht später als Aga Sanguinis, Blutfeld, bezeichnen. Kein Herrscher mehr und auch kein Heer. Antiochia ist geschwächt, aber nicht schutzlos. Dank mächtiger Befestigungsanlagen lässt sich die Hauptstadt des Fürstentums auch mit einer kleinen Besatzung verteidigen. Doch Igazi unternimmt erst gar nicht den Versuch, sie einzunehmen. Statt einer zermürbenden Belagerung begnügt er sich damit, einst verlorene Siedlungen an der Grenze zurückzuerobern. Damit schafft er eine Pufferzone zwischen Antiochia und seinem Gebiet. Anfang August hat Igazi die Grenzregion vollständig unter seine Kontrolle gebracht und damit Aleppo gegen neuerliche Begehrlichkeiten der Christen abgesichert. Währenddessen sind lateinische Kräfte aus Tripolis und Jerusalem in Antiochia eingetroffen. König Balduin II. Von Jerusalem will zum Gegenschlag ausholen. Am 14. August, rund 6 Wochen nach der Niederlage Rogers, kommt es erneut zur Schlacht. Dieses Mal gibt es keinen klaren Sieger. Da ihn das Kriegsglück zu verlassen scheint, zieht Igazi seine Truppen vom Schlachtfeld zurück und beendet seinen Feldzug. Die Christen betrauern hohe Verluste an Menschen und an Land. Auch südlich von Antiochia, wo der muslimische Stadtstaat Shaisar die Situation für sich auszunutzen suchte, gingen Gebiete verloren. Das Schlimmste an den Ereignissen des Jahres 1119 ist für die Christen etwas anderes. Nie zuvor ist ein regierender Fürst im Morgenland gefallen. Der Tod Rogers von Salerno quält sie mit einer Frage, die den Glauben an die Kreuzzugsidee ins Wanken bringt. Wenn der Heilige Krieg dem Willen Gottes entspricht, wie sind dann solche Niederlagen zu erklären? Die Antwort ihrer Geistlichen? Durch Sünde. So wird Roger von Salerno als sündiger Ehebrecher und Usurpator gegeißelt und zum Sündenbock für die verlustreiche Schlacht erklärt. Ausblick: 1119 bis 1291. mit dem Rücken zur Wand. Nach der Niederlage auf dem Blutfeld wächst die Bedrohung. Der Feind wird immer mächtiger. Von Klaus Hillingmeier. Zuerst fällt 1144 mit der Grafschaft Edessa der östliche Außenposten der Kreuzfahrer durch den türkischen Emir von Mossul. Die Reaktion auf den Verlust ist der zweite Kreuzzug, der vollkommen scheitert. Unter Amalrich dem I., 1162 bis 1174, geht Jerusalem zur Offensive gegen Ägypten über. Doch am Nil gibt es einen neuen starken Mann, Saladin. Der Kurde steigt vom Wesir zum Sultan auf und vereinigt Ägypten mit Syrien. 1187 vernichtet er bei Hattin das Heer von Jerusalem und erobert die Stadt für den Islam zurück. Was bleibt, ist ein fragmentarisches Königreich. Aber der wahre Totengräber der Kreuzfahrerstaaten ist Sultan Bayibars, 1260 bis 1277. Mit gnadenloser Härte erobert er zwischen Jaffa und Antiochia fast alle Städte und Burgen der Franken. 1291 zieht sein Nachfolger Khalil einen blutigen Schlussstrich unter die Chronik von Outremer. Nach sechswöchiger Belagerung stürmt sein Heer die letzte christliche Bastion, die Hafenstadt Akkon. Serie Spione. Ob berühmt oder unbekannt, hier erzählen wir die spannendsten Agentenfälle der Geschichte. Rebellische Rose. Die Südstaaten-Lady Rose O'Neill Greenhow ist eine so überzeugte Verfechterin der Sklaverei, dass sie im amerikanischen Bürgerkrieg um der gerechten Sache willen zur Spionin wird. Das geht nicht lange gut. Von Cornelia Loos. Unablässig durchsuchen er und seine Männer ihre Sachen, Briefe, Karten, Notizen. Irgendwo muss doch ein Hinweis zu finden sein. Als der Detektiv der Union Alan Pinkerton im August 1861 das Haus im wohlhabenden Viertel von Washington durchsucht, ist er sich sicher. Die Bewohnerin Rose O'Neill Greenhow spioniert für die Südstaaten. Wochenlang hatte Pinkerton sie observiert. Und tatsächlich werden die Männer nun fündig. Fetzen verschlüsselter Nachrichten, geheime Karten von Befestigungen und Notizen zu militärischen Bewegungen verraten Rose. Sie wird verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Aber wie kommt eine Dame der Washingtoner High Society dazu, für die Konföderierten zu arbeiten? Zum Geburtsjahr von Rose gibt es diverse Angaben. Laut amerikanischem Nationalarchiv wird sie als Maria Rosetta 1817 in Port Tobacco, Maryland, geboren. Sie wächst ohne Vater auf, denn Plantagenbesitzer John O'Neill stirbt im Oktober 1817. Lausige Gehwege in San Francisco und heiße Flirts in Washington. Als Rose im Teenageralter ist, schickt ihre Mutter sie und ihre Schwester Ellen zur Tante nach Washington, wo die beiden in die Gesellschaft eingeführt werden. Dank Schönheit und Witz sind die Schwestern bald auf allen Partys willkommene Gäste. Rose heiratet 1835 Robert Greenhow aus Virginia, der für das State Department arbeitet. In den kommenden 15 Jahren bringt sie 4 Töchter zur Welt und betätigt sich als Society Lady. Im Haus der Greenhows gibt sich alles, was in Washington Rang und Namen hat, die Türklinke in die Hand. Allen voran Politikprominenz wie der spätere Außenminister Daniel Webster, der künftige Präsident James Buchanan und der Senator John Calhoun, ehemaliger Vizepräsident und einer der größten Befürworter der Sklaverei. Rose nennt ihn den besten und weisesten Mann des Jahrhunderts. Ihre Gespräche mit ihm schüren ihre zunehmend fanatische Haltung für die Sache des Südens. Dient es etwa dem Wohl der Gesellschaft, wenn zwei Rassen, die eine zivilisiert, die andere barbarisch, miteinander vermischt werden? Schreibt sie in ihren Memoiren. Und weiter? Wir im Süden glauben, dass die Freiheit der Schwarzen unter solchen Umständen zu ihrer Ausrottung führen würde und dass die Knechtschaft am besten ihrem intellektuellen und moralischen Zustand entspricht. Ihr Ehemann Robert Greenhow wird 1850 nach San Francisco versetzt und die Familie zieht um. 4 Jahre später stirbt Robert durch einen Sturz von einem der miserablen Gehwege der Stadt, wie der Daily Globe meldet. Rose trauert nicht lange, kehrt mit ihren Töchtern nach Washington zurück und wird dort wieder in den Machtzirkeln aktiv. Sie schließt Bekanntschaft mit dem Offizier Thomas Jordan, der heimlich ein pro-südliches Spionagenetzwerk in Washington aufgebaut hat. Er rekrutiert Rose 1861 als Agentin, die gleich mit Feuer und Flamme dabei ist. Wer taugt besser zur Spionin als sie, die tatsächlich fast jeden Politiker beider Parteien in Washington kennt? Im Februar 1861 schließen sich 7 Südstaaten, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina und Texas, zu den konföderierten Staaten zusammen und wählen den Demokraten Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten. Einen Monat später legt der Republikaner und Gegner der Sklaverei Abraham Lincoln seinen Amtseid als 16. Präsident der USA ab. Als die Konföderierten im April 1861 den Sezessionskrieg beginnen, schließen sich die Sklavenstaaten Arkansas, North Carolina, Tennessee und Virginia an. Thomas Jordan verlässt die US-Armee, tritt den Konföderierten bei und übergibt Rose die Leitung des Spionagenetzes sowie Hinweise zum Verschlüsseln von Nachrichten. Informationen von der gegnerischen Seite zu erhalten ist für Rose ein leichtes. Sie lädt zu Gesellschaften ein, flirtet mit jedem, der ihr von Nutzen sein kann. So auch mit dem republikanischen Senator Henry Wilson, der in Washington im Militärausschuss sitzt und Rose bald Liebesbriefe schreibt. Sie nennt ihn ihre wertvollste Quelle. Ihm verdankt sie den berühmtesten Erfolg ihrer Spionagearbeit. Vor der ersten Schlacht am Bull Run bei Manassas in Virginia im Juli 1861 schmuggelt sie eine Information an Brigadegeneral Beauregard, um ihn auf die Truppenzahlen und Bewegungen der Union aufmerksam zu machen. Präsident Jefferson Davis schreibt ihr später, sie habe damit geholfen, die Schlacht zu gewinnen. Als Dame der High Society nutzt sie ihre Kontakte in die Politik. Schon bald werden die Behörden misstrauisch gegenüber den Aktivitäten der Society Lady. Zu viele Senatoren beider Seiten gehen in ihrem Haus ein und aus. Das ist verdächtig, vor allem, weil sie keinen Hehl daraus macht, auf welcher Seite sie steht. Dass sie bereits unter Beobachtung des Geheimdienstes ist, merkt sie bis zu ihrer Hausdurchsuchung im August 1861 nicht. Rose wird verhaftet und 5 Monate lang unter Hausarrest gestellt. Sie beginnt, ihre Memoiren zu schreiben. »Ich habe jede Fähigkeit eingesetzt, mit der Gott mich ausgestattet hat«, notiert sie. »Und das Ergebnis war weitaus erfolgreicher, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen erhofft hatte.« Weil sie es schafft, durch eine Botin weiterhin Informationen an die Konföderierten zu schmuggeln, wird sie in das Old Capitol Prison verlegt. Ein halbes Jahr später wird Rose nach Richmond in Virginia verbannt, wo man sie als Heldin willkommen heißt. Als inoffizielle Botschafterin der Konföderierten reist Rebel Rose, so einer ihrer Spitznamen, 1863 nach Europa. Dort bittet sie die Regierungen in London und Paris um Hilfe für den Süden. Während ihres Aufenthalts in London werden ihre Memoiren veröffentlicht und in kurzer Zeit zum Bestseller. Im August 1864 beschließt sie, an Bord des britischen Blockadebrechers Condor in die Konföderierten Staaten zurückzukehren. Vor der Küste North Carolinas nimmt ein Kanonenboot der Union die Verfolgung auf. Beim Versuch zu entkommen, läuft die Condor auf Grund. Rose befürchtet, verhaftet zu werden und flieht in einem Ruderboot. Weit kommt sie nicht. Das Boot wird von einer Welle erfasst, kentert und sie ertrinkt. Ihr Leichnam wird bei Wilmington in North Carolina an die Küste gespült. Dort wird Rose wenig später auf dem Oakdale Cemetery mit vollen militärischen Ehren bestattet. Mrs. Rose O.N. Greenhow, A Bearer of Dispatches to the Confederate Government, eine Überbringerin von Botschaften an die Konföderiertenregierung, steht auf ihrem schlichten Marmorgrabstein. Geschichte im Alltag. Kneipe. Das Glück am Tresen. Mit dem Ackerbau kam die Braukunst und mit ihr kamen die Kneipen. Von Gilgameschs Zeiten an war das gemeinsame Biertrinken beliebt. Doch heute droht dieser Geselligkeit das Aus, nicht nur durch Corona. Von Bernd Imgrund. Erst als Biertrinker wird der Mensch zum Menschen, so steht es schon im Gilgamesch-Epos. Er weiß nicht, wie man Brot isst, er versteht nicht, Bier zu trinken, heißt es darin über Enkidu, den Tiermenschen aus der Steppe. Aber siehe da, König Gilgamesch von Uruk sandte ihm ein magisches Care-Paket und die Verwandlung begann. Enkidu aß das Brot, trank das Bier, 7 Krüge voll. Sein Herz frohlockte. Er wusch sich den zottigen Bart, salbte sich mit Öl und ward ein Mensch. Über 4000 Jahre ist es alt, das Gilgamesch-Epos aus dem Zweistromland. Schon damals wurde jede Menge Bier getrunken. Die Sumerer brauten schwaches und stärkeres, helles und dunkles Bier. Es wurde Volksgetränk und Zahlungsmittel, fungierte als Arznei und Opfergabe. Dass es zum Getränk die entsprechenden Orte, Vulgo-Kneipen gab, belegt der Codex Hammurabi. In dem Gesetzestext aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend geht es mehrfach um die Gastronomie. Unter anderem wird Priesterinnen bei Todesstrafe verboten, eine Gastwirtschaft auch nur zu betreten. Kneipenbesuch in Pompeji. Am Fuß des Vesuvs existierten, je nach Rechnung, zwischen 158 und 225 gastronomische Betriebe. Wie in allen Kneipen spielte sich das Leben hauptsächlich am Tresen ab. In dessen steinerne Platte waren Dolia eingelassen, Tongefäße für Getränke und Speisen. Wie eine pompeianische Kneipe aufgebaut war, lässt sich an der Caupona, der Wirtin Asselina, studieren. Als man das Lokal 1911 freilegte, schwappte in einem durch die Vulkanasche versiegelten Bronzekessel sogar noch das Wasser, das man fast 2 Jahrtausende zuvor eingefüllt hatte. Wie wohl die allermeisten Schenken, fungierte auch diese zugleich als Bordell. Die Namen der sich anbietenden Frauen standen frank und frei an der Hausfassade. Von der Antike bis tief in die Neuzeit hinein blieb die Kneipen eine reine Männerwelt. Frauen konnten sie als Wirtinnen, Kellnerinnen, Animiermädchen oder Prostituierte beleben. Aber als normale Gäste blieben sie außen vor, wenn sie ihren Ruf nicht ruinieren wollten. Gleichzeitig stammte Bier traditionell aus Frauenhand. Bis ins 19. Jahrhundert hinein gehörte ein Braukessel zur Aussteuer. Die Hausfrau war zugleich Brauerin und spülte so ein paar Taler zusätzlich in die Familienkasse. Die Professionalisierung der Abteibrauereien, das Erstarken der städtischen Zünfte sowie schließlich die Industrialisierung des Brauereiwesens machten der weiblichen Vorherrschaft ein Ende. Wer heute pendelt, verkneift sich das Feierabendbierchen. Der technische Fortschritt ist es auch, der den Kneipen mittlerweile zu schaffen macht. Jugendliche brauchen heute kein Stammlokal mehr, um Freunde zu treffen. Und den Mann oder die Frau fürs Leben lernen inzwischen mehr Menschen im Internet als an der Theke kennen. Aber die Gründe für das Kneipensterben sind vielfältiger. Die Sparangebote der Supermärkte etwa kann keine Gaststätte unterbieten. Und dann die Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz. Noch in der Nachkriegszeit lag die Wirtschaft auf halbem Weg zwischen Fabrik und Mietskaserne und auch die Angestellten hatten ihre gastronomischen Treffs. Wer hingegen nach der Arbeit mit Auto oder Bahn nach Suburbia muss, verkneift sich das Feierabendbierchen. Von den über 70.000 Kneipen, die das Statistische Bundesamt 1994 verzeichnete, waren 2018 noch genau 29.515 geöffnet. Und der Abwärtstrend hält an. Schon 2007 hat das Nichtraucherschutzgesetz den Wirten zugesetzt. Seit März 2020 macht ihnen die Corona-Epidemie mit ihren Shutdowns das Leben mehr als schwer. Um eine berühmte Indianerweisheit abzuwandeln: Erst wenn die letzte Butzenscheibe zerschlagen, die letzte Theke zerlegt und der letzte Zapfhahn abgeschraubt ist, werden die Menschen merken, was mit der Kneipe verloren geht. Ein Stück Kultur nämlich, das immer mehr war als Bierdunst und Tabaksquallen. Jack London schwärmte von der Taverne als der herrlichen Stätte, in der man auch als Fremder immer weiß, was einen erwartet. Für seinen englischen Kollegen Samuel Johnson war der Kneipenhocker der Thron menschlicher Glückseligkeit. Sobald er ein Wirtshaus betrete, sei er aller Sorgen ledig. Man versorgt mich mit Wein, der meine Sinne beschwingt und die Gespräche mit den Freunden trägt. Woraus er folgert? Nichts hat der Mensch geschaffen, das so viel Freude beschert wie eine gute Kneipe. Enkidu würde ihm sicher zustimmen. Des Fürsten Landlust. Hermann von Pückler-Muskau. Er liebt die Frauen und die Gärten, doch beides kostet Geld. Also wird er ein erfolgreicher Reiseschriftsteller. Vor 150 Jahren starb Fürst Pückler, der Pakomane aus der Lausitz. Seine Schöpfungen leben bis heute. Von Dorothee Nolte. Sein letzter Wille war so exzentrisch wie sein ganzes Leben. Ein herkömmliches Begräbnis, eine noch so hochherrschaftliche Grabstätte auf einem Friedhof kam für den Fürsten nicht in Frage. Nein, es musste eine Pyramide sein. Sein hochadeliger Leichnam, so verfügte er, soll chemisch verbrannt und das Herz in Schwefelsäure in einer kupfernen Urne beigesetzt werden. Derart aufgelöst wurde Fürst Hermann von Pückler-Muskau am 9. Februar 1871, 5 Tage nach seinem Tod im Alter von 85 Jahren, in die Seepyramide überführt, die er in seinem Branitzer Schlosspark hatte anlegen lassen. Auf diese Weise, so schrieb er, würde sein Andenken ewig währen. Da ein solcher Tumulus ebenso unvergänglich ist als ein naturwüchsiger Berg, so wird dieses Grabmal wahrscheinlich alle Monumente jetziger Herrscher überdauern, wie die 7 Weltwunder alle verschwunden sind und die Tumuli von Sardes gleich den Pyramiden Ägyptens noch jugendlich ihre Häupter erheben. 150 Jahre sind seitdem vergangen und noch immer faszinieren die Branitzer Seepyramide und ihr an Land gelegenes Gegenstück, die Erdpyramide, Tausende von Besuchern, die jährlich in den Park bei Cottbus kommen. Das Grabmal, das sich aus dem Schilfsee erhebt, ist mit Weinlaub bewachsen. Im Frühjahr grün und im Herbst romantisch rostrot gefärbt, beherbergt es nicht nur die sterblichen Reste des Fürsten, sondern auch die von dessen Gemahlin Luzi. Vereint ruht hier eines der merkwürdigsten Paare der deutschen Geschichte, das eine große Leidenschaft teilte. Die Parkomanie, die Besessenheit, Natur so zu inszenieren, dass sie gleichzeitig natürlich und wie ein Kunstwerk wirkt. Welch segensreiche Wirkung dieser Schaffensdrang hatte, wird in Branitz überdeutlich. Denn die Umgebung des Parks ist platt und öde. Alles, was hier dem Auge schmeichelt und die Seele erfrischt, die sanften Hügel, malerischen Baumgruppen, die gewundenen Wege und Wasserzüge, die Sichtachsen und überraschenden Ausblicke, ist von den Pücklers künstlich angelegt. Verlässt man den Park, so fühlt man sich wie aus dem Paradies verstoßen. »Es ist nun einmal meine Bestimmung, aus Wüsten Oasen zu schaffen«, schrieb Pückler, als er sich 1845 mit 60 Jahren auf seinen Alterssitz Branitz zurückzog und mit der Parkgestaltung begann. Um die Schönheit möglichst schnell herbeizuzaubern, ließ er mit einer speziellen Baumpflanzmaschine – einen Nachbau kann man in der Schlossgärtnerei bestaunen – auch erwachsene Bäume verpflanzen. So können heutige Parkführer stolz sagen, hier hat er eine blühende Kastanie hingepflanzt und sie hat weitergeblüht. Vielleicht lag's am exquisiten Dünger. Pückler ließ tote Tiere neben die Wurzeln legen. Vor seine Kutsche lässt er weiße Hirsche spannen. Im Branitzer Schloss, dessen original gestaltete Räume heutigen Besuchern offen stehen, wandelte der Fürst gern mit Fez und Pluderhosen umher. Erinnerungen an seine Orientreise. Sie war eine besonders abenteuerliche Etappe in einem Leben, das von Anfang an turbulent verlief. Geboren auf Schloss Muskau in der Oberlausitz, treibt schon der kleine Pückler seinen Vater zur Verzweiflung. Statt zu studieren, gibt der schneidige Heranwachsende Unmengen für Frauen und Gelage aus. Pücklers Hang zum Schuldenmachen kennt auch später keine Grenzen, ebenso wenig sein Drang aufzufallen. Einer seiner berühmtesten Aussprüche lautet: Bei mir heißt es nicht, was werden die Leute davon sagen, sondern werden auch die Leute etwas davon sagen? So steigt er mit einem Ballon vom Berliner Gendarmenmarkt aus in die Höhe, winkt der unten versammelten Berliner Gesellschaft freundlich zu und landet bei Potsdam auf einer Fichte. Und vor seine Kutsche lässt er weiße Hirsche spannen, die ihn den Boulevard unter den Linden entlangziehen. Als es ans Heiraten geht, entscheidet sich der Salonlöwe für Luzi von Papenheim, geschiedene Tochter des Staatskanzlers Karl August von Hardenberg, 9 Jahre älter als Pückler, aber vermögend und ebenfalls der Parkomanie verfallen. Dass Pückler ihr nicht physisch treu sein wird, ist von Anfang an klar. Gemeinsam verwandeln die beiden den Park in Muskau, dem Vorbild englischer Landschaftsparks folgend, in ein natürlich wirkendes Kunstwerk, bis das Geld alle ist. Was tun? Luzi schlägt ihrem Mann vor, sie sollten sich formal scheiden lassen, damit er in England eine reiche Braut finden und mit frischem Geld heimkehren könne. Pückler, mittlerweile über 40, färbt zwar brav die Haare, um jünger auszusehen, hat jedoch bei den englischen Erbinnen keinen Erfolg. Sein Auftreten auf Bällen und Empfängen wird zum Gegenstand von Karikaturen. Prince Pickle and Mustard, Prinz Sauergurke und Senf wird er genannt. Beinahe gelingt zwar ein Deal mit einem reichen Juwelier, der gern einen Adelstitel für seine Tochter hätte. Als die jedoch erfährt, dass Pücklers einvernehmliche Scheidung nach englischem Recht ungültig ist, sie nach Auffassung ihrer Landsleute also als Mätresse leben müsste, sagt sie ab. Der Papa nahm mit Tränen in den Augen von mir Abschied und ich von seinen 200.000 Pfund Sterling, resümiert der Abgewiesene. Nutzlos ist die fast 3-jährige Englandreise aber nicht. Pückler besichtigt so viele Landschaftsparks wie möglich und berichtet seiner daheimgebliebenen Ex-Gattin ausführlich und oft spöttisch von der englischen Gesellschaft. Diese Briefe nach Pücklers Rückkehr leicht verändert und unter dem Titel »Briefe eines Verstorbenen« herausgegeben, werden ein Riesenerfolg und spülen Geld in die klamme Kasse. Ein Fürst als Bestseller-Autor, das ist höchst ungewöhnlich. Aber Pückler ist auf den Geschmack gekommen. Fortan will er, wenn er nicht mit Gartengestaltung, Tafelfreuden oder Frauengeschichten beschäftigt ist, reisen und darüber schreiben. 6 Jahre lang streift er durch Frankreich, Algerien, Tunesien, Griechenland, Ägypten, das Heilige Land und die Türkei und veröffentlicht mehrere Reisewerke. Als er über Ungarn und Österreich in die Heimat zurückkehrt, hat er neben arabischen Vollblutpferden und orientalischen Mitbringseln auch eine junge Begleiterin dabei. Mahbuba, die minderjährige einstige Sklavin, verwaltet Pücklers Reisekasse. Die Äthiopierin, ein Kind noch, hat er auf einem Sklavenmarkt gekauft, aus seiner Sicht freigekauft. Pückler nimmt sie als seine Geliebte und Verwalterin seiner Finanzen. In Europa jedoch erkrankt sie und stirbt 1840, kurz nach der Ankunft in Muskau. Auf dem Friedhof des Örtchens kann man ihr Grab besuchen. Der Autor und äthiopische Prinz Aswawossen Aserate hat dort 2017 zu ihrem Gedenken ein äthiopisches Kreuz errichten lassen. Pückler und Luzi verkaufen das mit hohen Schulden belastete Schloss Muskau einige Jahre später und ziehen ins weitaus kleinere Branitz, Erbteil von Pücklers Vater. Das Muskauer Schloss, eine imposante dreiflügelige Anlage, brannte am Ende des Zweiten Weltkriegs aus und war lange eine Ruine. Heute beherbergt es eine Ausstellung zu Pücklers Leben und leuchtet altrosa wie ein Märchenschloss durch den riesigen Park, der zu einem Drittel auf deutschem, zu 2 Dritteln auf polnischem Gebiet liegt. Deutsch-polnisches Weltkulturerbe, von der Neiße durchflossen. Und das nach Pückler benannte Eis? Das hat nicht er erfunden, sondern der königlich-preußische Hofkoch Louis Ferdinand Jungius im Jahre 1839. Auf historischen Darstellungen sieht sie wahrhaft fürstlich aus, diese dreifarbige Eisbombe, durchsetzt mit gehackten Makronen, oben und unten mit frischen Erdbeeren umkränzt. In dieser Pracht passte sie gut in den Speisesalon des weitgereisten Gourmets. Das Fürst-Pückler-Eis aus dem Supermarkt dagegen hätte er gewiss nicht angerührt. Historische Pleiten. Eine 6 in Physik. Wie wichtig Maßeinheiten sind, musste die NASA Ende der 1990er Jahre erfahren, als ihr ein peinlicher und sehr teurer Fehler unterlief. Von Katharina Behmer. 9 Monate war die Sonde zu ihrem fernen Ziel unterwegs, dem Mars. Jenem roten Planeten, der so nah ist, dass er unseren direkten Nachbarn im Sonnensystem darstellt, doch so fern, dass nie ein Mensch einen Fuß auf seine Oberfläche setzte. Noch nicht. Der Mars ist spannend für die Forschung, da er viele Ähnlichkeiten zu unserem Heimatplaneten aufweist. Einiges spricht für Wasservorkommen. Ein Tag auf dem Mars hat knapp 25 Stunden und es lassen sich Jahreszeiten nachweisen. Manch einer träumt deshalb von der Besiedlung des roten Planeten. Darum ist das Mars-Klima von besonderem Interesse. Um mehr darüber zu erfahren, schickte die US-Weltraumbehörde NASA 1998 einen Satelliten auf die 200 Millionen Kilometer lange Reise. 125 Millionen Dollar verglühten. Der Mars Climate Orbiter brauchte 9 Monate, bis er sein Ziel erreichte. Das heißt, fast. Durch einen Bremsvorgang sollte sich das 125 Millionen Dollar teure Gerät schrittweise der Mars-Umlaufbahn nähern. Doch schon nach dem ersten Manöver verlor das Kontrollzentrum den Funkkontakt. Statt auf 150 Kilometer war die Sonde dem Mars auf 57 Kilometer nahe gekommen und sofort in der Atmosphäre verglüht. Jahrelange Arbeit in Sekunden verpufft. Der Grund? Ein Rechenfehler. Die Zulieferfirma hatte die Navigationssoftware nach den angloamerikanischen Maßen, Pfund, Meilen, Fuß etc. ausgelegt. Die NASA war aber von dem in der Wissenschaft üblichen metrischen System ausgegangen und hatte so die Flugbahn falsch berechnet. Im Physik-Grundkurs würde es heißen, setzen 6. Sie hörten Fanatische Kämpfer, tolerante Eroberer. Der erste Kreuzzug. Aufbruch in eine neue Welt. Gelesen von Clemens Benke.